Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 263. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Herr Marvin. Europa Cup, ja, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Guten Tag. Ja, erstmal Berlin, dann Europa. Ne? Nein, man muss groß denken, mein Lieber. Ja, hervorragend. Der Herr Dennis meldete sich gerade eben erkrankt ab und der Herr Basti ist irgendwie verschollen. Dafür haben wir uns anderen Fußball-Sachverstand eingeladen. Herzlich willkommen, Alice, aka Sportsland Alice. Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Du hast ja quasi selbst eingeladen, also von daher muss die Freude ja groß sein. Muss man ja auch erstmal akzeptieren, diese Selbsteinladung. Ja, das ist richtig. Aber nach den Tagen konnte ich es mir nicht entgehen lassen. Ja, das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Wir haben ein volles Programm für heute. Wir haben zu besprechen die vom Marvin beschworenen 8 Tage, in denen die Eintracht alles retten kann. Und wir fangen an mit einem gar nicht so angenehmen Bundesligaspiel gegen Augsburg, zumindest nicht am Anfang. Ich hatte das Glück, das Ganze nur in der Nachberichterstattung so ein bisschen zu verfolgen und nur teilweise live zu sehen, aber das war schon, also gerade die erste Halbzeit fand ich nicht so den großen Kick. Es war wieder so typischer Spielverlauf, Augsburg geht relativ früh in der 9. Minute in Führung und die Eintracht schafft es bis zur 78. Minute nicht irgendwas draus zu tun, schafft es dann aber das Spiel zu drehen und hatte, glaube ich, zwischenzeitlich 85% Ballbesitz. Also ja, wir waren schon drückend überlegen. Also ich meine, in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, war alles unglaublich ungeordnet von der Frankfurter Eintracht. Ich erzähle mal ganz kurz eine Geschichte und zwar, die Leute wollen natürlich auch Geschichten. Und hören Sie, gefunden. Wie Onkel Marvin eine Geschichte erzählt. Nein, das ist alles gar nicht so lang. Märchenstunde. Aber ich meine, Marvins Märchenstunde. Ja, jetzt ich habe jetzt Bärchenstunde verstanden und dachte jetzt, von wem, wie kommt die da auf Bärchen? Naja, ich bin ja auch ein bisschen voluminöser vielleicht. Der brummelige Braunbär Marvin spricht zu. Ja, naja gut, und ich habe einen Bart, also ich meine, wem es gefällt, ne? Ja, also gut, wir kommen vom Thema ab, wir wollten uns eigentlich mit knallharten Fakten beschäftigen und zwar dem schwierigen Sieg der Frankfurter Eintracht. Ja, also ich war ja in diese Woche, das Wochenende war ich ja in Danzig in Polen und wir hatten eigentlich nicht die Möglichkeit, dort das Spiel zu sehen, denn die übertragen keine Bundesliga und erst recht keine Einzelspieler Frankfurter Eintracht. Dann haben wir uns irgendwie eine Möglichkeit gesucht, über semi-legale Wege haben wir das dann geschafft, irgendwie so Anfang der 20. Minute, so roundabout, haben wir es dann geschafft, den Stream auch dauerhaft zum Laufen zu bekommen. Da ist das Gegentor schon gefallen. Es sah über weite Strecken eigentlich nicht gut aus. So, von der ersten Halbzeit hast du schon gemerkt, die Eintracht hat sich durch das 0:1 von einem Mann, dessen Namen ich nicht 100% aussprechen kann. Ich würde Govelöf sagen und das ist bestimmt falsch, ja. Aber er hat auch, also es ist wirklich nicht so easy, ja, und der hat ein relativ nettes Tor gemacht und da sind wir in Bedrängnis geraten. Für mich ehrlich gesagt ärgerlich, denn ich hatte eigentlich gedacht, Augsburg ist hier von Anfang an eigentlich in der Bredouille und ist ja auch ein absolut schlagbarer Gegner, aber in der ersten Halbzeit sah das über weite Strecken nicht so aus. Muss aber sagen, mit dem Pausenpfiff und dem Seitenwechsel ist es wesentlich besser geworden. Besser nicht vom Spielerischen her, das war einer der, würde ich sagen, spielerisch schlechtesten Outings in der Rückrunde, aber die Eintracht hat wenigstens die ganze Zeit gedrückt und Augsburg ist ja über weite Strecken nichts eingefallen, absolut gar nichts, bis auf den Ball sinnlos nach vorne zu dreschen. Das stimmt, also es war vorrangig langer Hafer, was die da gespielt haben. Und wir waren so ein bisschen spielerisch, ja, nicht so wirklich irgendwie in der Lage, da mal irgendwie in die zwingenden Situationen zu kommen. Zumindest nicht, wenn man sich im Nachgang auch so ein bisschen die Statistiken oder das alles anguckt. Ja, das war also halt das, ja. Ich muss sagen, ich war ja schon wieder richtig enttäuscht in der ersten Halbzeit. Weil wir haben alle davon geredet, Matchballspiel, jetzt musst du hier irgendwie den Bock umstoßen und was man da alles so ins Phrasenschwein geworfen hat. Und dann gehst du da raus gegen Augsburg, die um den Abstieg kämpfen und dann spielst du in der ersten Halbzeit so und kriegst dann nach 7 Minuten dieses Gegentor und da dachtest du, also ich meine, wir sind ja alle leidensfähig, aber da dachtest du wieder schon so, oh Gott, jetzt geht's schon wieder los und dann kommst du da unten rein und so weiter und Freddy Bobic hat es ja, glaube ich, relativ passend dann auch ausgedrückt, von diesen Toren in der zweiten Halbzeit war keins schön. Also, er hat es. Da war auch viel Glück drin. Also, wenn du dir das 1:1 von Fabian, das Ding segelt da irgendwie über drei Abwehrspieler, die nicht wirklich wissen, was sie tun sollen. Der hält den Kopf hin und du hast halt irgendwie Glück, dass im Hitz das Ding zwischen den Fingern und dem Torpfosten da durchrutscht. Ja, also bei der Aktion hätte sich wahrscheinlich jeder andere Fußballspieler auch noch irgendwie einen Halswirbel gebrochen. Mhm. Ja, aber beim zweiten hast du auch nur Glück mit einem Nachschuss. Ja, ist richtig, das ist richtig, aber immerhin illustriert das eigentlich das, was man in der zweiten Halbzeit zumindest gesehen hat, und zwar, dass die Mannschaft versucht hat, hier wirklich noch was zu reißen. Sie haben sich wenigstens nicht hängen lassen. Das war spielerisch auf einem sehr, sehr unterschwelligen Niveau, niedrigschwelligen Niveau. Das war nicht gut. Da sind wir uns alle einig. Es ging auch zum Beispiel von Barkok überhaupt nichts zusammen, der mir erneut nicht gut gefallen hat, wo wir uns wirklich die Frage stellen sollten, jetzt kannst du ihn wieder stellen, weil jetzt haben wir die Saison gerettet. Insofern ist es nicht so dramatisch. Aber davor, in dieser Druckphase, da habe ich das Gefühl gehabt, dass er nicht der ganzen Sache Herr war. Auch in Ragota erneut nicht positiv aufgefallen. Da waren wirklich Situationen dabei, die mich immens geärgert hat, und wie dir alles das eben gesagt hat, da kommst du natürlich als Eintracht-Fan auch in so eine Situation, wo du alles schlimm malst. Zumindest mir ging es so, ich habe wie ein Rohrspatz im Zimmer geschimpft, wir haben gesagt, ja super, die gewinnen kein Spiel mehr in der Saison, und wenn die so weitermachen, dann steigen die auch noch ab, 38 Punkte haben wir noch lange nicht die Saison gerettet und so weiter, wie das halt so, du pfuschst dich dann in so eine negative Sphäre, ja, weil du schon merkst, okay, es geht schon, selbst gegen Augsburg geht nichts zusammen, aber wenn man versucht, einen Ton runterzufahren, muss man wenigstens sagen, sie haben probiert, den Gegner wenigstens in Bedrängnis zu bringen, und es hat ja de facto dann auch gewirkt. Sie haben sich erzwungen. Genau. Mhm. So, bei dem 3:1, was ja eigentlich eine schöne Aktion war, Rebic setzt dann da irgendwie die Abwehr rein, noch unter Druck, Hitz versaubeutelt das Ding dann da irgendwie, aber als er das Ding in Richtung Tor geschossen hat, ich war mir 100% sicher, der geht daneben. Ja, ich glaube, da bist du nicht allein. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch gedacht, dass der daneben geht. Andererseits fand ich es halt mega toll, dass er sich wirklich mal belohnt hat. Also Rebic mit dem 3:1, der hat dann auch wirklich nochmal einen Deckel drauf gemacht. Aber es ist so, dass, warte mal, ja, aber es ist doch, also ich fand, sorry, jetzt bin ich gerade rausgekommen. Ja, man sollte nicht gleichzeitig schreiben und reden. Ja? Nein, sollte man nicht. Nein, nee, aber wir müssen vielleicht nochmal davor schalten. Also das 1:1 war für mich emotional trotzdem noch so, dass ich gesagt habe, oh ja, okay, aber ein 1:1, das wäre mir auch heute auch nicht genug. Aber als das 2:1 gefallen ist, ja, da sind bei mir absolut alle Dämme gebrochen. An dem Tag, an dieser Minute bin ich komplett eskaliert. Also 2:1, weil das war so wirklich schon sehr, sehr befreiend. Und dass wir das Spiel gedreht haben, gerade mit dem Mann, der hier absolut dominant war, der beste Spieler des Spiels war, in meinen Augen ganz klar, Fabian ist in den letzten Wochen derjenige, der sich gegen alles stellt und versucht, hier Akzente zu setzen, und deswegen habe ich sie mehr als nur gegönnt, und dass dann Rebic dann das 3:1 macht, um hier einen Deckel drauf zu machen, herausragend. Ja, der hat sich absolut verdient, wie viel Aktionen der gehabt hat, wie viel der versucht hat, und ist nie irgendwie belohnt worden. Also ich glaube, wenn das Ding jetzt wirklich dran vorbeigegangen wäre, den hättest du zerbrechen hören, der wäre nie wieder aufs Feld gegangen. Ja, wahrscheinlich. Und also, dass Fabian da halt wirklich einfach druckvoll unterwegs ist und versucht irgendwie spielerisch da einiges zu tun und sich da reinzukämpfen, das hast du ja schon in den Spielen davor gesehen, und jetzt hat es da auch endlich auch mal funktioniert. Ja, das war extrem wichtig. Merkst du auch, wie wichtig der einfach für unser Spiel ist und wie lange der, als der ausgefallen ist, wie sehr der uns gefehlt hat. Ich stelle mir dann weitergehend immer die Frage, warum ist unser Spiel abhängig so von einer Person im Kreativbereich, aber dass der unser Offensivspiel so belebt, ist ja eine absolut Wahnsinn, vor allem wenn ich dann weitergehe und sage, okay, im Sturm hätten wir dann ein paar Problemchen. Ja, also ich meine, in den Jahren davor waren wir abhängig von einem Spieler, der die Tore schießt, jetzt sind wir abhängig von einem Spieler, der irgendwie den Aufbau macht, also es scheint irgendwie so unser Ding zu sein. Ja, aber immerhin muss man sagen, wenn wir uns die Personalie Fabian anschauen, die sich in dieser Saison ja äußerst positiv entwickelt hat, dann ist es, gehört es halt auch zu dieser Entwicklung auch der Mannschaft dazu, dass du jetzt jemanden wenigstens hast, der im zentralen Mittelfeld die Geschicke einigermaßen leiten kann. Das ja. ist doch das erste Mal seit unglaublich vielen Jahren, dass es der Fall ist. Also sagt mir doch mal einen kreativen Mittelfeldspieler, der das Spiel dementsprechend bestimmt hat. Sonst war das wirklich eher so die Stürmer und über die langen Außen, über die vieles ging damals noch teilweise mit Aigner und so, die das Offensivspiel nach vorne getrieben haben. Mittlerweile haben wir wirklich jemanden, der zentral dieses Fußballgedächtnis hat oder dieses Fußballbewusstsein einfach hat, auch ein spielerisches Element mit reinzubringen. Insofern muss man sagen, auch wenn wir am Anfang gedacht haben, meine Güte, ob sich das so auszahlt, dass ein Mexikaner hier nach Frankfurt kommt, für nicht ganz so wenig Geld, für die Eintracht ist das immer relativ viel Geld, aber ob sich das auszahlt, natürlich Winterpause war dann schwierig, die erste Halbserie nicht ganz so gelungen, aber mittlerweile muss ich sagen, dass das eine herausragende Verpflichtung war. Ja, absolut. Das definitiv. Ich meine, klar, was die Offensivkreativität angeht, dann ist Fabian schon der Mann, den wir da halt einfach im Moment brauchen. Wobei man halt sagen muss, wir haben dann in der Defensive ja durchaus auch andere Leute, die dann da extrem wichtig sind. Wenn du jetzt mal Hasebe und Abraham und Mascarell da siehst, also von daher, das Spielsystem ist schon nicht nur auf den einen Mann ausgelegt, sondern du hast da schon auch offensiv wie defensiv halt einfach immer so ein paar, die ja, versuchen müssen, da so das Thema so ein bisschen zu steuern. Ja. Ja, ja, na, ich glaube, in der Offensive hast du halt dadurch, dass Rigota nicht trifft und der Rebic halt auch, also der ist zwar super stark und war in der letzten Zeit oft auch, fand ich, der beste Mann auf dem Platz, aber der hat im Abschluss halt auch nicht ganz so viel Glück gehabt und dadurch ist der ja, gut, Fabian aber, halt noch wichtiger, weil er auch dann die Tore letztendlich macht. Der Rebic sagt ja von sich selbst aus, er ist nicht der geborene Mittelstürmer, sondern der will halt irgendwie auf der Außenbahn sein und dann irgendwie noch jemanden haben, auf dem er das Ding dann ablegen kann. Ja, da hat er halt aber momentan mit Rigota einfach keine passende Anspielstation. Ja, Brudi, aber der Typ ist halt auch trotzdem Offensivspieler, ne? Und als Offensivspieler darfst du halt auch mal ein Tor treffen. Also insofern hatte ja genug Chancen. Also es war ja nicht so, als hätte er das Tor nicht machen können. Also, genau, so. also da hat er natürlich vielleicht ein bisschen Pech gehabt und bla, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der Junge ist ein Offensivspieler und der muss seine Torquote auch noch ein bisschen verbessern. Das hat er in den Jugendabteilungen ja früher auch hinbekommen und so ein Tor verändert sich auch von der Jugend im Profibereich nicht so, dass du jetzt irgendwie auf ein viel kleineres Tor spielst oder das Tor ist jetzt immer noch eckig und nicht rund. Also insofern, er weiß schon, wo das Ding steht, aber er muss halt einfach mal sehen, dass er vielleicht in diese Situation einfach noch mehr reinkommt. Aber es ist bei vielen Spielern ja so, ich meine, du hast ja momentan nicht diesen Offensivdrang, wie du ihn halt vielleicht eine Hinserie hattest, ne? Und Leute wie Gacinovic müssen aktuell auf unbekanntem Terrain spielen. In Barkok ist dann zusätzlich auch noch ein Ausfall. Da kommen halt viele Dinge einfach zusammen. Ich muss aber auch sagen, was für mich ein Schlüssel dieses Spiels auch war, was man nicht vernachlässigen sollte, ist die Einwechselstrategie von Niko Kovac, der für meinen Begriff gesehen hat, dass gewisse Dinge nicht wunderbar ineinander spielen und dann zur Halbzeit Tarasay eingewechselt hat, der mir ordentlich gefallen hat, war für einer der wenigen ordentlichen Auftritte von Tarasay und erneut sehr, sehr positiv, ein Mann, über den wir gleich noch sprechen werden, Talib Tabata. Tabata ist für mich ein Spieler, der in dieser Saison überraschend gezeigt hat, dass er ein Bundesligaspieler ist. Ja, definitiv. Also das waren in der Tat zwei sehr gute und auch sehr wichtige Einwechslungen. War ja nicht nur in dem Spiel, sondern auch in manchen Spielen davor, beziehungsweise dann im Pokalspiel, wo wir ja dann gleich auch nochmal hinkommen. Ja, und Tabata ist jemand, der halt eine unglaubliche Schnelligkeit hat. Und trotzdem, neben der Schnelligkeit habe ich gleichzeitig auch das Gefühl, dass er immer noch eine gewisse Leichtigkeit am Spiel hat. Ne? Also ich meine, der ist weit davon, perfekt zu sein, der macht mal hier und da einen Fehler. Aber er bringt eine gewisse Lockerheit in dieses Spiel und setzt seine Vorzüge richtig ein. Das ist generell ja beim Fußball einfach sehr wichtig. Kein Fußballer bei der Frankfurter Eintracht ist perfekt. Aber sie müssen wissen, in welchem Rahmen. Das hast du schön gesagt. Ja, aber genau. Aber sie müssen wissen, in welchem Rahmen sie einfach ihre Stärken einsetzen. Und das ist natürlich auch die Notwendigkeit, die ein Trainer irgendwie an den Tag legen muss, dass er weiß, dass er wissen muss, wo setze ich meine Spieler so ein, dass sie am besten ihre Stärken offenbaren. Und da ist Tabata für mich ein optimales Beispiel. Übrigens auch Otschipka, der eine relativ gute Rückrunde spielt, muss ich sagen. Wo du einfach merkst, okay, sie wissen, was sie können und das setzen sie ordentlich ein. Also deswegen, ich will auch bei so einem tiefarmen Spiel, was einfach über den Kampf ging, auch nochmal ein paar Sachen hervorheben, die mir gut gefallen haben. Ja, und wie das dann halt so ist, ne? Und nach dem 3-1, dann tun wir so, als hätte es die 80 Minuten zuvor halt nicht gegeben, ne? Und dann ist plötzlich alles vergessen und dann sind wir mit 3-1, sind wir plötzlich wieder da, wo wir immer sein wollten, 41 Punkte, wir sind gerettet, wir haben endlich den Klassenhalt sicher und meine Güte, das war doch ein herausragendes Gefühl. Ja, also absolut. Ich meine, im Endeffekt muss man auch nicht viel darüber reden, wie es zustande gekommen ist. Hauptsache, es ist überhaupt zustande gekommen. Also das ist ja auch schon eine besondere Leistung, muss man ja auch sagen, nach den ganzen Pleiten, Pech und Pannen in den letzten Wochen. Also wenn ich mir überlege, dass unser letzter Sieg am 2. Februar gegen Darmstadt war, dann glaube ich, ist das schon, signalisiert schon relativ gut, was in den letzten Wochen bei uns passiert ist. Ja, vor allem, wenn du halt auch nicht nur guckst, wann war der letzte Sieg, sondern wenn du halt auch guckst, welche Gegner waren das denn dazwischen? Ja, du hast. Ja, wie sind die Spiele gelaufen letztendlich? Also, ich meine, das Bremen-Spiel, da habt ihr auch schon ausführlich drüber geredet, aber dann muss es zur Halbzeit auch nicht 0-2 stehen, sondern eher andersrum. Ja. Und das machst du dann noch ein 2-2 draus, ist super, aber im Endeffekt da hättest du mehr holen können. Da gab es ja viele Spiele. Auch das Rückspiel, also das Spiel in der Rückserie gegen Gladbach, da war Gladbach auch schon nicht gut. Die waren in Frankfurt nicht so präsent, wie man das hätte erwarten können. Und auch hier kannst du einfach mal einen Dreier rausholen. Da hat uns einfach, wie ich zuvor schon mal erwähnt habe, einfach der Killerinstinkt gefehlt. Ja, das Ding gegen Freiburg, wo du auch hättest was machen können. Ja, aber das ist halt, wir reden jetzt natürlich wieder über solche Dinge, die gehören vielleicht zu so einer Saison und vielleicht gehört es auch zur mentalen Stärke, aus solchen Situationen wieder herauszufinden. Ich meine, wenn wir uns den Kader leistungsmäßig betrachten, dann ist es ja durchaus nicht so, dass wir ein typischer Europa-League-Kandidat sind. Ja? Absolut. Man hätte halt nur viel mehr rausholen können. Jetzt stehst du dummerweise trotz des Sieges nur auf Platz 9 in der Tabelle. Ja, ich würde fast sagen, also Europa ist trotzdem. Aber man muss aber auch dazu sagen, der SC Freiburg, der auf Platz 6 steht, ist für mich jetzt auch nicht der typische Europa-League-Kandidat. Naja, aber die haben sich halt auch sehr stabil gezeigt. Also ich meine, unsere Hinrunde war herausragend, aber auch nur danach sagst du, es war mehr drin, jetzt sozusagen. Also vor der Saison hattest du gesagt, ja, also wenn du irgendwie Platz 12, 13 schaffst, sind wir alle irgendwie zufrieden. Ja. Und natürlich sind wir jetzt, knabbern wir jetzt an Europa und haben da auch Bock drauf, weil wir alle wissen, wie geil es war und wollen es nochmal haben. Aber mit dem Kader und auch mit den Ausfällen, also du bist da halt ist dann auch. Ja, natürlich. Ist ja auch vollkommen verdient. Also diese 50.500 gegen Karabakh Akdam in der Europa League Qualifikation, das war eins der geilsten Situationen, die ich je erlebt habe, muss ich sagen. Das ist genau der Punkt. Du weißt, wie geil es ist, aber ich finde es total gut, alles, dass du den Punkt halt ansprichst, weil von der Kadertiefe ist es ja normalerweise nicht drin. Du siehst halt, dass andere sich jetzt plötzlich so schnell hochkämpfen, da will ich Werder Bremen nennen, auch wenn es mich irgendwie schmerzt, aber wie sie den Aufstieg geschafft haben, von dem Abstiegskampf hin in die Europa League Qualifikationsplätze, um es mal so zu sagen, das ist schon herausragend. Das ist auch wirklich eine sehr große Teamleistung, denn die haben halt in der Winterpause keine 12 neuen Spieler eingekauft, ne? Sondern das kommt halt aus der Tiefe der Tiefe der Mannschaft selbst, ja, die sich da anscheinend wirklich gefunden haben. Und halt Freiburg ist natürlich eine Mannschaft, die auch gewisse Tiefen hatten, aber da muss ich halt sagen, das zeigt ja auch dann die Leistungsdichte aller Mannschaften, die da mitschwimmen. Jede Mannschaft hat ein größeres Tief gehabt. Vielleicht Köln nicht so wirklich, die immer mal wieder hier und da verloren haben. Aber alle anderen Mannschaften, ich würde mal sagen, von 6 bis 12, also alle, die ich noch realistisch irgendwo in den Europa League Pool dazu rechne. Also, bis 12? Also bis Leverkusen? Ja, Leverkusen, ja. Wenn die natürlich jetzt jedes. Ja, du darfst ja nicht vergessen, Platz 7 würde ja aller Wahrscheinlichkeit nach reichen für die Europa League. Und da könnte Leverkusen wahrscheinlich noch reinrutschen, aber da ist es natürlich so, dass Leverkusen aktuell viel zu schlechte Serie hat. Ne? Also, der ist es betrachtet also nicht mehr. Wie ist denn das jetzt nochmal? Platz 7 reicht dann für Europa, wenn der Pokalsieger für die Champions League. Also wenn Dortmund gewinnt, ist es sozusagen der 7. Platz noch zusätzlich. Den kriegen nicht wir, wie in den Jahren davor, sondern es ist der 7. dann wird dazu gedreht. Muss der Pokalsieger direkt für die Champions League qualifiziert sein oder reicht es auch, wenn er Qualifikation spielt? Weil das wäre dann die Frage, abhängig davon, landet Dortmund auf Platz 3 oder 4, weil das ist ja dann der Unterschied. Das ist total Latte. Das ist total Latte. Das wird auf jeden Fall in einen anderen Wettbewerb kommen. Und wichtig ist halt, ja genau, wie die alles eben gesagt hat, also wenn Dortmund gewinnt, profitiert der Tabellensiebte und das ist aktuell halt Werder Bremen. Mhm. Das heißt, kannst dir vorstellen, dass die Mannschaften, die jetzt noch ein bisschen was zu verlieren haben oder jetzt um den Pokal, um diese Platzierung mitkämpfen, werden natürlich alle in Dortmund die Daumen drücken, aber bis dahin ist das dann eh schon gegessen. Da wissen wir ja schon, wer auf dem 7. Tabellenplatz steht. Ja, ja, und die Eintracht muss halt im Grunde schon den DFB-Pokal halt gewinnen, um sich direkt zu qualifizieren. Ja, oder halt Platz 7 erreichen. Aber wie geil ist es, dass du sagst, wir müssen den DFB-Pokal gewinnen, damit wir in Europa kommen. Also, das finde ich immer noch. Ja, das weiß ich gar nicht. Also, es ist ja in der Tat noch ein bisschen was drin. Ja, also du kannst dich ja wirklich noch auf Platz 7 oder irgendwas vorkämpfen. Ich habe vorhin mal den Tabellenrechner angeschmissen und war so ganz euphorisch und dann ist die Eintracht sogar bei mir auf Platz 6 nachher gelandet. Ja, du bist jetzt aber auch, also ich meine, anscheinend hast du ein bisschen zu viel getrunken jetzt, ja. Also ich weiß ja nicht. Ja, vielleicht liegt es an den Schmerzmitteln, die ich in den letzten Tagen genommen habe, dass die mir noch irgendwie... Ja, aber ist doch auch absurd. Ich meine, jetzt nach Augsburg und natürlich nach Gladbach ist man wieder total euphorisch. Und vor dem Augsburg-Spiel oder nach der ersten Halbzeit vom Augsburg-Spiel waren wir gefühlt schon wieder im Abstiegskampf drin. Und jetzt reden wir wieder von Platz 6. Also ja, das genau. Ist ja wirklich, das ist genau der Punkt. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen realistischere Maße ansetzen. Denn ich glaube auch, ich glaube auch, dass es nicht so mega realistisch ist, dass wir jetzt sagen, dass die Eintracht jetzt wieder alles stürmt. Denn man darf auch nicht vernachlässigen, wir haben jetzt das wichtige Spiel gegen Augsburg gewonnen. Aber nach dem Spiel, worüber wir gleich sprechen werden, ist der Basti jetzt da? Genau, jetzt ist der Basti da und jetzt ist genau der Moment, wo wir über dieses Spiel reden werden. Hallo Basti. Ja, genau. Gute Eintracht. Sehr gut. Also, jetzt, genau, wir haben eben gesagt, jetzt haben wir Augsburg abgehandelt. Das war ein wichtiger Sieg, der die Initialzündung gesetzt hat, wirklich die Woche der Wahrheit erfolgreich zu beenden. Die Mannschaft hat danach natürlich ein bisschen Ballast runter von den Schultern bekommen. Die haben den Klassenerhalt sicher gemacht. Und irgendwo habe ich auch das Gefühl gehabt, dass in der ersten Halbzeit von Gladbach wir hier eine richtig gute Partie der Frankfurter Eintracht gesehen haben. Oder was sagt ihr? Ja, überragend, würde also ich sagen. Absolut. Gerade den Anfang, wenn du siehst, wie die da draufgegangen sind und wie sie wirklich versucht haben, früh das Tor zu machen, das Glück zu erzwingen, falls man das so nennen kann. Ja, da wirklich mit Mann und Maus, wo ja auch dann Chancen da waren von unserem jetzt künftigen neuen Lieblingsstürmer, dem Herrn Regota, der hatte ja da das ein oder andere Ding irgendwie auf dem Fuß, wo Fabian dann im Nachschuss das Ding noch, also die waren ja wirklich absolut druckvoll da unterwegs und Gladbach ist irgendwie überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Ja. Aber du musst halt eigentlich zur Halbzeit musst du 2-3-0 führen. Ja, locker. Das ist halt krass. Also erstens musst du mindestens 2 oder 3 Tore schießen und zum anderen darf der Ausgleich nicht 20 Sekunden vor dem Pausenpfiff fallen. Niemals. Ja, dieses auf die Pause spielen, auf Zeit spielen, jetzt mit der Führung in die Pause gehen, geht halt niemals gut. Ja, das kannst du machen, aber dann stehst du mit 11 Mann hinten am eigenen 16er und verteidigst das Ding und nicht irgendwie mit 3 Mann und hebst das Abseits noch auf. Aber selbst das, ihr schaltet schon einen Tick zu weit, das, was dir alles gesagt hat. Stimmt's, Basti? Wir haben uns tierisch drüber aufgeregt, dass die Eintracht diese 3 Chancen einfach nicht nutzt. Ja eben, das ist ja das Ding. So ein Tor kannst du immer kassieren, gerade in Gladbach. Also das ist gar nicht das Problem gewesen. Weil da ist ja auch nicht so, dass irgendwie die Eintracht einen ganz eklatanten Fehler gemacht hat, sondern der wird irgendwie, ich weiß gar nicht, wer hat das, Stindler, den glaube ich mit dem Kopf verlängert, kann es sein? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall, ja, so ein Tor ist halt übel. Hahn hat es verlängert, oder? Oder Hahn, ich weiß es jetzt nicht mehr. Hahn hat verlängert auf Hoffmann, ja. Ja, Hoffmann hat ja das Tor gemacht. Auf jeden Latte war es nicht, es war Tor. Auf jeden Fall. jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht hier. Natürlich in die Wohnung gestürmt. Auf jeden Fall. was der Marvin sagt, ist ja diese Anfangsphase. Das ist dieses Ding, wo dieser Gotha kann das Tor schon machen, wo er abgedrängt wird. Dann der Nachschuss ist eigentlich die größte Chance des ganzen Spiels aufs leere Tor. Von Fabian, meinst du? Ja, genau. Ja. Dann hat Rebic nochmal diese Chance, wo er alleine läuft, wo er, wenn er bevor er zum Abschluss kommt, schon besser schaltet und vielleicht ein bisschen mehr aufs Tor zieht. Und dann hattest du sogar noch so 2, 3 Situationen, die jetzt nicht zu einer Chance geführt haben, aber wo du viel Platz gehabt hättest. Und dann, das haben der Marvin nicht dann auch gesagt, dann sitzen wir da und was macht die Eintracht? Ja klar, die macht dann so ein Tor. Also das hauen sie dann rein. Und vorher diese leichten Dinger nicht. Und ja, dann bist du schon mit einem ganz schlechten Gefühl in die zweite Halbzeit gegangen. Und der Marvin und ich war nicht mehr allzu optimistisch, wenn wir das jetzt hier mal an der Stelle zugeben dürfen. Nee, das ist klar. Aber es waren doch die wenigsten, oder? Also ja. Ich meine, man saß vom Fernseher, der Reporter hat immer erzählt, wie schwach die Gladbacher in der ersten Halbzeit waren und du dachtest dir immer so, ach ja, jetzt kommen noch 2-0 oder 3-0 zur Halbzeit, dann hast du ein bisschen mehr Ruhe wenigstens. Dann fängst du es 1-1 und dann denkst du dir zur Halbzeit, ach nein, nicht schon wieder, oder? Also das ganz, ist genau der Punkt. Du ganz ehrlich, der Kommentator bei Sky hat viel Schwachsinn erzählt. Viel Schwachsinn, aber da kommen wir später nochmal zu. Ja, okay, aber du denkst dir doch genau das, was du alles gerade gesagt hast. Ja, okay, jetzt ist es halt so. Jetzt haben wir unser Pulver verschossen. Die Gladbacher haben in der ersten Halbzeit praktisch nichts getan, trotzdem ein Tor geschossen und jetzt werden die uns irgendwie an die Wand spielen. Mhm. Ich muss auch sagen, dass die zweite Halbzeit das aber nicht wieder gespiegelt hat, denn ich habe hier zwei Mannschaften gesehen, die leider gleich schwach waren. Also bei der Eintracht, also vielleicht waren leichte Vorteile für Gladbach. Das sieht man natürlich, wenn man im Stadion ist, sowieso mal ein bisschen anders. Gerade so am Anfang der zweiten Halbzeit fand ich schon, dass Gladbach da ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist und uns da schon unter Druck gesetzt hat. Aber das hat auch so nach 15, 20 Minuten wieder aufgehört. Ja, aber sie haben keine Mittel gefunden für so eine Mannschaft. Die haben ja das System umgestellt. Gladbach hat System zur Halbzeit umgestellt und da hast du schon gemerkt am Anfang, dass die Eintracht damit nicht zurechtkam und das irgendwie nicht mehr so richtig in den Spielplan oder wie man es auch immer bezeichnen will, dann reingepasst hat und da brauchte man dann diese Findungsphase und danach war es so ein bisschen, also es war jetzt keine Highlight zweite Halbzeit, würde ich sagen. Nee, das war ein schlechtes Spiel. Also das war halt ein Spiel, wo du gesehen hast, dass die Eintracht hier irgendwie auf einer Verteidigungsstrategie sich festgelegt hat, die halt logischerweise bei einem Pokalspiel nicht so wirklich sinnvoll ist. Ja? aber du merkst halt, dass die Eintracht nach vorne halt nicht mehr das Konzept hatte. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, wenn du in der ersten Halbzeit das so gut auseinanderspielen kannst, dass du es in der zweiten gar nicht mehr machst. Das war dann so, wo ich gedacht habe, okay, welches Konzept verfolgen die? Ich fand aber auch, dass dann halt natürlich auch Rebic hatte jetzt nicht seinen besten Tag, fand ich. Das hast du dann schon auch gemerkt, dass da so ein bisschen auch der Offensivdrang gefehlt hat. War der nicht auch irgendwie, also ich meinte zwischenzeitlich von seiner Gestik und seiner Mimik so ein bisschen abgelesen zu haben, dass er auch so ein bisschen verletzungstechnisch angeschlagen war. Der war irgendwie platt, also man hat das Gefühl, der ist eigentlich schon in der Verlängerung. So ja, physisch. da muss man generell mal sagen, dass das hier ein immens körperliches Spiel war. Also wer das Spiel hautnah verfolgt hat, wer sich die Partie angeguckt hat, der weiß, dass hier zwei Mannschaften sich nichts geschenkt haben und es hier dauernd hin und her ging, wie Westergaard, wie ein American-Football-Spieler, die Gegner umgewatzt hat, das war teilweise im Rande der sportlichen Liebhaftigkeit, ja, muss man so sagen. Zu dem Kollegen müssen wir auch noch ein paar Worte verlieren, weil wir haben im Stadion sah das schon merkwürdig aus, was er da gemacht hat. Ich habe gedacht, er hat den umgecheckt, weil er über seine eigenen Füße gestolpert ist, weil er probiert hat zu dribbeln. Das ist wie so ein dümmlicher Elefant ist ja da rumgelaufen. Da hast du gedacht, jetzt fängt er an zu dribbeln und reißt hier den kompletten Porzellanladen mit runter. Aber in der zu Hause habe ich nochmal die Wiederholung gesehen. Da siehst du ja, dass er mutwillig seinen Arm mit runterreißt. Ja, der also, hat er mit der reißt den quasi zu Boden und nimmt den Kauf, dass er sich den Arm bricht. Was auch passiert, was ist scheinbar Schlüsselbein. Ja, was ist los mit dem? Also Er hat auch noch danach die ganze Zeit da rumgeafft. Wenn ich sowas machen würde, dann hätte ich schon so ein bisschen Demut in mir bedenken, oh Gott, der hat die ganze Zeit umgegriffen, wie er den Elfmeter dann reingeschossen hat. Wenn ich ein Eintracht-Spieler gewesen wäre, zu dem wäre ich als erst gerannt. Ich habe gesagt, ja, was ist los, du hässlicher Affe. Und dann, das war das Einzige, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, der Rest war überragend. Aber als ich die Szene echt nochmal gesehen habe, war ich echt schockiert, weil er hält ihm bestimmt 3 Sekunden in den Arm. Also er fällt selber hin, hält sich quasi an ihm fest und zieht ihn quasi mit auf den Boden. Also das geht nicht, finde ich. Das geht überhaupt nicht. Da gibt es auch keine Entschuldigung von wegen, das ist ja aus dem Spiel heraus passiert, ich wollte niemanden verletzen. Nee, wenn du sowas machst über diese Länge, dann nimmst du es zumindest billigend in Kauf. Und das geht gar nicht. Was soll das? Marius Wolf hat mir echt leid getan. Und ja, zumal du musst ja auch sagen, er ist ja irgendwie 20 Minuten vorher ist er für Mascarell eingewechselt worden, der ja da auch verletzungsbedingt irgendwie mit der Wade runter musste. Und dann stehst du 20 Minuten auf dem Feld und dann musst du quasi von der Trage runtergetragen werden. Mit der Trage runtergetragen werden, nicht von der Trage. Weil irgendwie sowas ist und dann hält Sky auch noch 5 Minuten lang gefühlt irgendwie auf den Krankenwagen da drauf, um zu zeigen, hier wird ein Spieler in einen Krankenwagen verladen. Zu der Thematik muss man allgemein festhalten, was der Marvin gesagt hat, dass es ein sehr körperliches Spiel war. Ja. das, also, na, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu sehr die Eintracht-Brille aufhört. Aber Gladbach war echt auch eine ekelhafte Mannschaft. Also, ja, wir waren aber auch in vielen kleinen Fouls unterwegs. Die hat die ganze Zeit diskutiert und das Publikum ist auch so ein, der Lamarvin hat es, glaube ich, Lemminge genannt. Da wird bei jeder Kleinigkeit schreien die darum. Gut, das passiert ja in jedem Stadion, aber da ist mir das besonders aufgefallen. Wir haben ja auch in der ersten Halbzeit im Gladbach-Block gesessen noch. Und wie seid ihr denn da hingekommen? Rein zufällig. Ja, Grüße an die Alex, die hat uns die Karten für den Familienblock besorgt, wo man nicht mal rauchen durfte. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Nee, auf jeden Fall hast du es da ja nochmal hautnah mitgekriegt. Da saß ein Typ neben mir, der hat einen Schwachsinn erzählt. Bei jedem Einwurf, der ganz eindeutig für die Eintracht war, hat er den Aytekin beschuldigt, dass er geschoben ist. Und bei jeder kleinen Szene, die eindeutig war, ja, er ist doch geschoben hier. Und bla bla bla. Hab ich mir gedacht, oh je, oh je, oh je, wie sollen wir denn das hier überleben? Als ich dann beim Einzelnen noch über die drei Bänke dort gesprungen bin, habe ich gedacht, die schmeißen uns hier gleich raus. Aber da, um die Story zu abzuschließen, der Marvin und ich haben es in der zweiten Halbzeit noch in den richtigen Block geschafft. Ja, also ich muss aber ja sagen, ganz kurz, lass mich noch ganz kurz da einhaken, das, was der Basti gesagt hat, weil da will ich noch mal ganz kurz, das ist bei der Eintracht natürlich auch oft so, dass du Fans hast, die bei jeder fragwürdigen Elfmetersituation sich aufregen. Ich würde mir generell übrigens auch mal wünschen, dass man mal irgendwann mal entweder sich eine Brille kauft oder aufhört, immer Elfmeter zu schreien, weil es, also ehrlich gesagt, geht es mir mega auf den Nuss, das fuckt mich komplett ab, wenn du bei, und bei den, mir ist bei Gladbach halt extrem aufgefallen, dass der Typ, wie der Chandler zum Beispiel, der unglaublich viel auf die Fresse bekommen hat bei dem Spiel gegen Gladbach, der unglaublich einen Ball in voller Geschwindigkeit gegen den Kopf bekommen hat und dann schreien die ganzen Gladbacher Hand, was ist denn los mit euch? Der hat es doch gegen den Kopf bekommen, der ist umgestürzt. Dass der nicht die Zunge verschluckt, ja, und die rufen Hand, ey, das hat sich halt wie ein roter Faden durchgezogen. Ja, aber das war halt nie, also was ist denn da los? Ja, also da muss ich echt sagen, Leute, und aber auch bei anderen Situationen, das haben aber auch teilweise die Gladbach-Spieler schon forciert, weil sie gemerkt haben, dass es aus dem Spiel heraus nicht wirklich geht und die auch ganz gerne Elfmeter gehabt hätten. Ich war froh, dass der Schiedsrichter, der für meine Verhältnisse einen relativ ordentlichen Job gemacht hat. Ja, das wollte ich auch sagen. Für seine Verhältnisse auch. Fernsehen hat man es, glaube ich, noch mal mehr gesehen. Ja. Also der hatte eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit und hat auch das Ganze nicht ganz so, also sich selber auch nicht so ernst genommen und hat es auch ein bisschen mit einem gewissen Lächeln auf den Lippen so wegmoderiert und hat da aber auch autoritär das irgendwie auch gemacht. Also ich fand, das war sehr stark, weil mit anderen Schiedsrichtern, glaube ich, geht so ein doch auch hitziges Spiel und ein bisschen rabiateres Spiel auch in eine ganz, ganz schnell in eine ganz andere Richtung. Ja, das stimmt. Also er hat Freiräume gelassen, aber du hattest in keinster Weise irgendwie das Gefühl, dass ihm das Thema da jetzt irgendwie entgleiten würde. Und ich hatte am Anfang schon so ein bisschen Bedenken, als ich gelesen habe, Aytekin, da hatten wir ja nie so gute Erfahrungen mit. Aber war am Ende jetzt ganz gut. Und Chandler, allein der Fakt, dass der irgendwie aus einem Meter Entfernung Vollspann den Ball da ins Gesicht kriegt und keine zwei Minuten später wieder übers Feld rennt, also allein dafür musste ihm eigentlich schon irgendwie einen Orden fast verleihen, ja. Chandler ist einfach ein barbarisches Tier. Der läuft halt sehr merkwürdig und alles, aber meine Güte, was der in den letzten Wochen auch abgerufen hat, auch seine Laufleistung, der Junge ist nach 120 Minuten ist nach 140 Minuten schon auf den Fans gerannt. Ja, wie der da gesprintet ist, war der kam aus der Kabine Wahnsinn. Noch gerannt. Der kann immer noch rennen. Ja, ist schon ich fand auch geil, der Kovac hat ja gesagt, dem hätte auch ein LKW über den Kopf fahren können, der wäre trotzdem noch fit gewesen. Ja. Also die Motivation, die der da an dem Tag dahin gelangt hat, also war echt grandios. Ja, also insofern, das sind also die... Das muss man aber mal der ganzen Mannschaft sagen. Also auf jeden Fall. Egal wer, also es gab natürlich dann auch in der zweiten Halbzeit, hat angefangen, dass die Eintracht wieder diese typischen Unzulänglichkeiten in der Ruhe hat. Also die ist sehr oft hektisch geworden, die hat maximal die Bälle über zwei, drei Stationen gebracht und selbst wenn die Eintracht mal den Ball gewonnen hat, hat sie ihn dann im Anschluss so irgendwie den Zweikampf so bestritten, dass er dann sofort wieder zum Gegner ist. Also die haben nicht diese Konsequenz teilweise drin gehabt. Aber nichtsdestotrotz will ich über gar keinen einzelnen Spieler irgendwas sagen, weil definitiv das nicht. Nach dieser Anspannung in den letzten Wochen, dann gegen Augsburg in den letzten 10 Minuten nochmal gedreht haben, was auch eine Energieleistung war gegen so einen unangenehmen Gegner wie Augsburg. Plus jetzt nochmal 120 Minuten zu gehen, um sich dann bei so vielen Elfmetern zu konzentrieren. Also Das ist trotzdem eingetreten und ich will uns hier gar nicht zu sehr loben, aber das ist genau das eingetreten, was wir uns von Kovac damals, als er kam, erhofft hat, wo uns alle noch beschmunzelt hatten. Von sagen, ja, Kovac, was ist denn das für eine Nummer? Es gab sogar einen Typ, der gesagt hat, ja, das ist dasselbe wie mit Christoph Daum. Grüße an den Herrn nochmal hier ein Jahr später. Kovac hat das in die Mannschaft gebracht, was wir uns von ihm erhofft haben. Spielerisch ist noch einiges im Argen, da sind wir uns alle einig, aber diese Mannschaft, die hat einen Kampfgeist und die tut Dinge, die wir nicht zugetraut hätten. Deswegen sind wir ja so eine Halbzeit gewesen im Marvin nicht und alle ihr auch wahrscheinlich, dass man denkt, okay, da ist ja die Eintracht, die wir kennen, das ist, die sind klar besser, die kriegen dann plötzlich dummes 1-1 und fallen jetzt auseinander. Die haben es trotzdem geschafft, auch wenn die stehen K.O. waren in der Verlängerung. Ja. Die Eintracht hat, glaube ich, in der ganzen Verlängerung nicht eine Torschuss richtig gehabt. Ja, außer ganz am Ende dieses Fabian-Ding da, diesen ganz krummen Schuss. Oh ja. Und die haben es trotzdem durchgehalten, sich einigermaßen immer wieder zu konzentrieren, um auch Gladbach nicht die Räume zu lassen, die vielleicht gebraucht hätten, um gefährlicher zu werden. Also die Eintracht hat es geschafft, auswärts im Pokal unter der Woche an einem Dienstagabend das so durchzuziehen und sich dann im Elfmeterschießen trotzdem noch zu fokussieren, obwohl sie immer nachlegen musste. Also ich kann unterm Strich dieser Mannschaft und dem Trainerteam und den Fans auch nur ein Riesenkompliment machen. Das ist genau das, worauf alle Bock haben, dass da passiert. Also was ich bin immer noch geflasht von dem ganzen Kram. Was ich noch ganz wichtig finde, was Kovac auch einfach geschafft hat, ich finde, er hat ein Team geschaffen. Also die sind irgendwie, man hat das Gefühl, die verstehen sich untereinander gut und die sind zusammen. Die sagen auch immer, ja, jetzt gehen wir zusammen noch ein Bierchen trinken oder sonst irgendwas. Und auch, ich fand es in Augsburg ganz extrem, als der Fabian das Tor geschossen hat, dass er dann da zu den Fans gestimmt ist. Das ist auch eine Szene, die wir nicht so oft gesehen haben, finde ich. Dass die Mannschaft komplett zusammengeschlossen dahin kommt und einfach so als Einheit sich zeigt. Und ich finde, das ist auch was Wichtiges. Da steht jeder für jeden ein, jeder kämpft auch noch mehr für den anderen. Ja, und das zeigt sich dann halt irgendwo auch auf dem Platz. Ne? Gehen wir nochmal ein bisschen chronologisch, wenn wir uns dann wirklich die Nachspielzeit nochmal angucken, beziehungsweise die Verlängerung, die ja relativ, wie soll ich sagen, inhaltsarm war. Aber auch hier, wie Basti schon richtig gesagt hat, eine Mannschaft, die eigentlich stehend K.O. war und nur noch verteidigt hat, aber das extrem gut gemacht hat mit so vielen Ausfällen. Du kannst doch eigentlich kaum noch ein Konzept drin haben, wenn der eigentliche, der rein sollte, Marius Wolf dann nach 10, 15 Minuten wieder ausgewechselt wird und dann der nächste reinkommt, Varela, der das dann aber auch wieder ziemlich gut gemacht hat, über dann die Verlängerung, wenn wir jetzt nicht über seinen Elfmeter sprechen, ja, aber das hat dann insgesamt dann ordentlich gepasst und die haben eine sehr, sehr gute Defensivleistung gezeigt und dass du dann natürlich ins Elfmeterschießen kommst, was die natürlich dann auch wollten, das hast du gemerkt, das ging ja aus dem Spielerischen heraus nichts mehr, war dann schon für sie, für sich heraus gesehen ein Erfolg, aber dann muss man ehrlich zugeben, Elfmeterschießen ist und bleibt einfach ein Glücksspiel in einer gewissen Art und Weise, oder? Das ist absolute Lotterie. Aber nicht zu 100%, finde ich. Ich gebe dir recht, aber ich finde, man muss der Eintracht trotzdem Kompliment machen, weil es sind vielleicht keine fußballerischen Fertigkeiten, außer vielleicht technische beim Schuss, aber es ist eine mentale Fähigkeit trotzdem. Bei den Elfmetern, die Gladbach da vorgelegt hat, habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, was denn jetzt? Und dass die mussten ja immer nachlegen. Also die Eintracht war immer in der Situation zu sehen, oh Gott, die führen wieder und immer nachlegen. Das ist ja nicht so, dass du schießen kannst und denken kannst, okay, danach zeigt ihr mal, was los ist. Und das ist trotzdem, natürlich ist es auch so, weil die Eintracht auch zwei Elfmeter drin hatte, wenn der Torwart einspringt, dann sagen alle, das war ein scheiß Elfmeter, weil er den Glocke halten kann. Dann reden die dann immer von verladen. Das ist ja eine endlose Diskussion, ob es gute oder schlechte Elfmeter überhaupt so gibt. Aber was man sagen muss, ist trotzdem, dass die Eintracht dem Druck standgehalten hat. Und ich stelle trotzdem die These auf, dass sie das in vergangenen Jahren hätte die Eintracht nicht die Mentalität gehabt, um sowas zu machen. Also glaube ich nicht. Ja. Ich glaub, und vor allem, wenn du dir die Schützen anguckst. Also ich muss sagen, der erste Schuss von Oczipka, da dachte ich schon, oh je. Und dann kommt als zweiter Hector und da dachte ich, na gut, gute Nacht. Thema das war's aber, jetzt. Ja, aber vielleicht spiegelt das in einer gewissen Art und Weise auch wieder, wen du dir da ausgesucht hast, weil da kann ich, oder warum? Denn ganz ehrlich, ich kann mir bei einem Hector vorstellen, wenn der verliert oder wenn der das Ding nicht trifft, dann wimmelt er sich nicht zu Hause ein. Das ist halt eher so ein Gemüt, na gut, dann kriege ich dich halt zu Hause ein, weniger oder so. Ja, der geht halt zum Friseur. Also der macht für mich dann eher den Eindruck, als würde er das nicht alles mit sich herumschleppen. Und vielleicht ist es ganz gut, dass du genau solche Leute dann einfach hast. Und vor allem hat er fast den besten Elfmeter geschossen. Der, ich sehe also, ein Geschoss. Also der hat so fest mit dem Innenspann geschossen, wie manche mit dem Vollspann. Ja. Und dann Platz. und herausragend haben, also ich meine, die vielen Elfmeter waren richtig gut. Wir haben es ja in einer ordentlichen Position gesehen, gerade die Gladbacher Elfmeter. Also da waren teilweise Granaten dabei, die eigentlich auch wirklich unhaltbar waren. Also, und es war ja schon oft so, dass Radetzky schon so ein bisschen die Richtung so geahnt hat. Aber bei den Dingern, die da eingeschweißt wurden, war es einfach enorm schwierig. Das waren herausragende Elfmeterschießen. Das nicht umsonst sind wir dann einfach auch ein bisschen, auch selbst im Elfmeterschießen, in die Verlängerung gegangen. Und eine Sache muss ich sagen, wenn wir hier von Nervenstärke sprechen. Also es gibt ja eine Person, die uns über eine lange Zeit aufgeregt hat und dann vor dem Elfmeter von Marco Russ vom Stadionsprecher, dass der so einen Druck aufbaut, ja, dass Marco Russ hier treffen muss, sonst ist die Eintracht raus. Also ich muss sagen, das geht an den, also geht an die Grenze der absoluten Frechheit und Bodenlosigkeit. Hätte die Eintracht das Ding dadurch verloren, hätte ich mir schon die Frage gestellt, ob wir hier mal einfach auch mal wirklich was sagen. Denn es kann nicht angehen, dass ein Stadionsprecher sich so in dieses Geschehen einmischt. Das war aber auch der einzige Elfer, wo er das gesagt hat, oder? Bei allen anderen war er ja ruhig. Also es war ja schon ganz gezielt in der Situation. Schon bei manchen Elfern was gesagt haben. Okay. Wir sprechen ja bestimmt später nochmal über ihn. Ich habe noch mehr zu ihm zu sagen. Aber das, was der Marvin sagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dieses, also dieses, vor allen Dingen ausgerechnet bei Russ. Also das ist irgendwie auch nochmal so eine eigene Geschichte. Der letzte Schütze und dann zu sagen, hier, Digga, wenn du ihn nicht triffst, und du denkst, ich habe echt gedacht, der will mich verarschen. Weil der, man muss ja auch zugeben, der Marvin und ich hatten ihn eh schon auf dem Kicker, weil wir die Begleitung, wie er sein Spiel begleitet, arg fragwürdig fanden, aber auf so eine, vielleicht auf eine ironisch-sarkastische Weise, aber da wurde ich dann wütend, weil ich gedacht habe, das meint er nicht ernst. Also das ist ja, was ist das? Das ist ja wie auf einem Kreisligaplatz. Ja. Auf einem Kreisligaplatz. Was heißt denn Spiel begleiten? Eigentlich sagen die doch gar nichts. Der hat viel gesagt die ganze Zeit. Hat das ganze Spiel gesagt, hey ladies, come on gentlemen, stand up, clap with me. Der hat wie so ein billiger Alleinunterhalt, als hätte er noch so eine Tuba auf dem Rücken und hier so eine Trommel vorne, wie so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so ein Alleinunterhalter, der 30 Instrumente um sich rum hat. So hat er gesprochen, die ganze Zeit. Und auch nochmal, und ihr Fohlen, und ihr steht jetzt alle nochmal auf, und come on, als wäre wieder bei irgendeinem schlechten American Football Event gewesen. Genau. Ich habe teilweise gesagt, das meint er nicht ernst. Dann hat er gesagt, das ist ja crazy und sonst irgendwas. Ich dachte, was? Und du hast auch in dem Blog gemerkt, wo wir dann standen in der zweiten Halbzeit, dass nicht nur uns das in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, weil eben den ganzen Blog wurden Witze darüber gemacht. Ständig, wo der was gesagt hat, sind die Leute irgendwie, haben sie ihn quasi nachgeäfft. So. Von wegen, yeah, come on, stand up, clap your hands, everybody dance now, yeah. Wo du denkst, okay, Digga, das wäre ja noch lustig gewesen. Animation am Ballermann, oder wie? So kam das rüber, ganz genau. Aber man darf auch nicht vergessen, ich glaube, der hat auch was zu tun mit diesem Mobilat Fantalk, der Herr. Also das hast du auf jeden Fall gemerkt. Ja, also das großartig. Ist wieder, was sie das sagt. Das ist eben schon ein Kontrast zu den, selbst zu anderen Stadionsprechern. Ich weiß, der Mainzer Stadionsprecher ist auch ein sehr gewöhnungsbedürftiger. Also finde ich auch mega zum Kotzen, wenn ich echt bin, aber I'm sorry. Aber normalerweise sagen die doch einfach nie was. Also die sagen dann Tor und schreien dann und die... Genau. Ja, oder die Auswechslung so oder irgendwas. Also, ja. Ja, bei der Eintracht sind sie zum Beispiel sehr zurückhaltend, aber das ist... Ja genau, darf ich da mal ganz kurz was fragen? Ja. Als ich das letzte Mal im Stadion war, hatte ich das Gefühl, dass der noch nicht mal bei der Auswechslung bzw. Einwechslung nach unserem, also dass wir den Nachnamen rufen durften. Also ja, keine Ahnung, Timothy und dann naja, normalerweise Chandler und dann wir bedanken uns bei Nummer bla bla bla und das hat er nicht mehr gemacht, sondern einfach als wären wir im Auswärtsstadion und so für die Nummer 4 volle. Ja. Ja, das kann gut sein. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr so. Hat mich schon länger beschäftigt. Okay, ja, aber ich weiß, ja, das hat ja auch zwischenzeitlich hat auch mal der Stadionsprecher mal für ein Spiel gewechselt bei der Eintracht. Ich weiß nicht warum, aber das ist, jetzt dürfte ja wieder der Alte sein. Aber ja, okay, da hat sich auch was verändert. Auf jeden Fall ist es bei uns generell so, dass die relativ moderaten zurückgenommen sind. Das war bei dem Gladbach-Spiel, also in Gladbach halt ganz anders. Und der ist teilweise sehr darauf gegangen, die Emotionalität im Stadion hochzutreiben. Und das hat bei vielen Fans für eher Aggressionsausbrüche gesorgt, um es mal so zu sagen. Aber wie gesagt, nochmal zurück dazu, dass du das halt dann im Elfmeterschießen nicht so einmischst, finde ich mega daneben und ist auch ehrlich etwas, was sportlich, also von dem Sportfairness her überhaupt gar nicht geht, gerade beim letzten Elfmeter. Ich bin froh, dass Russ sich da ganz cool verhalten hat. Ja, hat ja dann kurzer Jubel, war ja da. Also dem hat das nichts ausgemacht. Nochmal zum Elfmeterschießen auch zurück. Mir war gleich klar, auch wenn Radetzky den Christiansen-Elfer hält, irgendwie habe ich es mir gedacht, dass Varela den auch nicht verwandelt. Also Varela ist wirklich kein Elfmeterschütze. Nee. Eine Sache noch zum Stadionsprecher, weil Basti das gerade eben angesprochen hat. Seit August 2012 führt er als Mobilator durch die Sport1-Talkshow Mobilat Fan Talk in der Elf-Freunde-Bar in Essen-Rüttenscheid. Warte kurz. Bravo, das ist ein ganz großer im deutschen Fußball. Also das ist eine absolute Ikone. Gut, dass er noch einen Zweitjob gefunden hat und nicht nur das macht, weil also da kann Mobilator. Man ihn dienstags... Das ist doch mal ein Slack, da gibt es auch ein schönes Bild von ihm. Mobilator. Also, oh. Ach, wenn die Eintracht, du ahnst es nicht. Ich weiß nicht, ob der unfallfrei aus der Nummer rauskommt, wenn die Eintracht gestern verloren ist. Wir haben eh zwei Stunden im Stau gestanden, hätte ich noch Zeit gehabt, ihn zu finden. Also, und wir hätten wieder zurück zum Auto gefunden, das wäre kein Problem gewesen. Ja? Genau. Ich weiß auch, Marvin, mit wem ich ihn zusammengebracht hätte. Kleiner Insider, sorry. Auf jeden Fall. Aber jetzt mal, Leute, überlegt euch mal, wie grandios ist die Geschichte dieses Fußballspiels mit einer Rückrunde, die uns so viel Kopfschmerzen gebracht hat, einem Spieler, den die Alice auch deutlich auf dem Kicker hat, um es mal freundlich zu formulieren, der dann am letzten Moment in den entscheidenden Sekunden diesen Elfmeter schießt und er trifft. Branimir Gota, der Mann, der uns viele Nerven gekostet hat, aber auch das Tor zum Finale bereitet hat. Das ist doch eine herausragende Geschichte. Überragend. Ich habe ihn immer auch probiert zu verteidigen. Das will ich auch mal hier an der Stelle festhalten. Ja. Ich habe gesagt, wir müssen es aussitzen. Und wir haben es bis zum allerletzten Tropfen ausgesetzt mit ihm. Weil ich auch während dem Spiel schon auch zu Marvin kurz gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich die nächste Sendung den noch verteidigen kann, weil langsam geht er mir auch auf den Sack. Ja. Du hast andauernd probiert, selbst im Auto die ganze Zeit ihn verteidigt. Ja. Aber du hast recht. Und du hast es genauso gemacht wie der gute Niko Kovac, der auch gesagt hat, er glaubt an Brane, der muss weitergetragen werden. Und das ist natürlich auch ein krasser Vertrauensbeweis. Und auch hier sind wir wieder bei dem, was die Alice vorhin gesagt hat, das ist ein Team. Und da wird auch für den anderen eingestanden. Und das ist auch die Devise von einem Niko Kovac, der zu seinen Spielern steht. Und die haben sie ihm jetzt zurückgezahlt. Ja, und wir haben also ich wollte gesagt, eigentlich nichts sagen. Musst du aber, deswegen bist du hier. Du hast dich eingeladen, jetzt sag auch was dazu. Ja, also ich finde immer noch, natürlich hat er uns ins Finale geschossen, das ist richtig geil und den musst du auch erstmal verwandeln, wenn du gegen dein altes Team spielst und Druck auf dem Kessel und so weiter. Aber was der davor wieder veranstaltet hat, also bei aller Liebe, da ist mein 86-jähriger Opa-Tor gefährlicher. Also, ja, vielleicht. Aber jetzt nach dem Spiel, das kann ja auch der Brustlöser gewesen sein. Wer weiß, wie viel Tore er jetzt im Spiel schoss. Ja? Aber es war schon erschreckend, fand ich. Und klar, Elfmeter ist geil und ich hätte es auch nicht gedacht, aber so viel Kredit hat er ja auch nicht bei mir. Und dass er den dann reinmacht, den musst du auch erstmal machen. Und Berlin und so weiter ist super. Also ich freue mich auch. Ich freue mich auch für ihn tatsächlich. Ich hoffe, dass es ihm jetzt das gibt, dass er endlich befreit Fußball spielen kann. Mhm. Also der schafft es ja meistens noch nicht mal, den Gegenspieler anzuschießen, um eine Ecke oder einen Einwurf rauszukriegen. Ja, man merkt ihm die Verunsicherung auf jeden Fall an. Und der Marvin hat es ja gesagt, wir können ja, vielleicht hat dieses Tor ja trotzdem eine Wirkung, weil es ist ja oft bei Fußballern so, dass du den, bei Gurt hast es auch bei dieser, in der allerersten Minute gemerkt, ein normaler Stürmer, der einigermaßen fresh in der Birne ist, der macht das Tor. Da ist es auch egal, ob was für Qualitäten hat. Also das Tor machst du, du läufst rechts am Torwart vorbei, schiebst ihn rein. Er überlegt halt an gewissen Stellen diese eine Sekunde zu viel und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass er nicht so gut in Form ist. Und vielleicht ist es ja aber so, dass Kovac im Training sieht, was passiert, wenn er sich irgendwie nicht unter Druck gesetzt fühlt, was er eigentlich kann. Und das meine ich selber auch schon gesehen zu haben in den paar Spielen, die ich ihn jetzt bei uns gesehen habe, weil ich mich an ein Tor, ganz frühes Tor, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es war, kann es sein, dass es in Augsburg war oder so irgendwann, wo der da nimmt der einen direkt irgendwie und er geht ganz trocken ins kurze Eck. Dass er die Qualitäten hat, ist, glaube ich, unbestritten. Ich glaube, bei Hürgota ist es ein Ding, Ich glaube, warum ich ihn nicht so kritisiere, ist, weil man bei ihm trotzdem erkennen kann, dass es ein geiler Kicker ist. Was bei Gotha ist, das ist halt so ein Kopfkicker, der, wenn er nicht gut drauf ist, dann läuft es bei ihm nicht. Es gibt ja auch Spieler, wo du weißt, okay, die können nicht kicken, aber die sind halt immer vom Kopf her gut drauf. Davon hat die Eintracht massenhaft gehabt. Also es gab massenhaft Spieler, wo du denkst, wie hast du denn die Bundesliga erreicht? Und wenn du, wo du im zweiten Gedanken hast, ja okay, wahrscheinlich, weil du dir einfach keine Gedanken machst. Und Herr Gotha ist halt ein anderer Fall, wo ich halt hoffe, dass er irgendwann, dadurch, dass er jetzt dieses Vertrauen gespürt hat, aufhört, so viel nachzudenken und einfach denkt, okay, ich hau die Dinge jetzt wieder rein. Weil dann stelle ich trotzdem die These auf, auch wenn die gewagt ist, ist für Gotha ein Stürmer von einer Qualität, die wir hier nicht so oft hatten. Und was auch nicht so schwierig ist, weil wir außer Alex Meyer jetzt nicht so viele Granaten hier hatten in den letzten Jahren. Aber ich hoffe einfach irgendwie, auch mangels Alternativen gerade, dass Kovac den hinbekommt. Und ja, im Endeffekt hat er jetzt bewiesen, dass es was bringen kann. Es hat auch was bewiesen, dass wir gesagt haben, die Eintracht kann, wenn die sich beruhigt, in dieser Woche jetzt die Saison wieder ins Positive kehren. Und das ist auch passiert. Vielleicht müssen auch selbst wir hier vom Eintracht-Podcast manchmal lernen, ein bisschen geduldiger zu sein, weil es jetzt funktioniert hat. Und mal gucken, vielleicht ist Kovac wirklich so einer, weil du hast auch bei Kovac nach dem Spiel gemerkt, der ist jetzt nicht so einer, der wie Klopp irgendwie über einen halben Platz rennt und dann in die Bande fällt und sich eine Platzwunde zuzieht, weil er so sich freut. Ja. Sondern er ist einer, der steht da und sagt, ja Mann. So wie einer, der denkt, ja Mann, ich hab's euch doch gesagt. So. Mhm. Also nicht dieses, oh Gott, was ist hier passiert? Ich raste gleich aus, so wie wir durch den Block da geflogen sind und plötzlich irgendwelche fremden Menschen im Arm hatten. Sondern er ist einer, der steht, ja. Und vielleicht kann er dieses Gefühl an die Spieler vermitteln. Und es scheint momentan so zu sein. Und ich bin sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Eintracht nach Hoffenheim fährt. Weil ich da auch. Kann ich, da kann von 4-1 für Hoffenheim bis 4-1 für die Eintracht alles passieren mittlerweile, glaube ich. Mhm. Aber wie dem auch sei, diplomatischer da, ist als da kommen ich. Wir gleich erst noch dazu. Genau. Aber genau, wie dem auch sei, wir haben es geschafft und die Eintracht überrascht mich immer wieder. Ich muss ja sagen, ich hatte gar kein negatives Gefühl. Ich habe mir einfach gedacht, okay, ich fahre jetzt nach Gladbach und schaue einfach, was passiert. Uns kann ja nichts mehr Dramatisches passieren, aber ich muss sagen, bei den Hinfahrstrapazen und auch dann den Rückfahrstrapazen war ich sehr froh, dass die Eintracht ins DFB-Pokalfinale gekommen ist. Ich wollte es nicht gerade sagen, also das hat diese Elfmeter von der Gotha hat unfassbaren Einfluss darauf gehabt, in was für eine Stimmung der Marvin ich heute hier auftauchen, weil es genug Sachen gegeben hätte. Genug Sachen. Genug. Es gab merkwürdige Mitfahrer, es gab merkwürdige Verkehrsführung und alles Mögliche. Und es hätte auch echt übel enden können und wir wären hier in anderer Stimmung aufgetaucht. Oh ja, oh ja. So konnten wir es genießen. Ich habe noch nie, es muss ich auch mal festhalten, was das Spiel ganz gut zusammenfasst, was für Euphorie das freigesetzt hat. Ich habe noch nie so entspannt 2 Stunden auf einem Stau auf dem Parkplatz gestanden. Ja, es hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Ich würde sagen, das ist ein Thema, das können wir auf die Postshow verlagern, da können wir dann da nochmal über eure Verkehrserlebnisse sprechen. Ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen Hörer sehr interessant, weil die das Slide geteilt haben. Aber deswegen ganz kurze Gruß nach Gladbach. Das ist eine Frechheit, was in Gladbach da geboten wird, verkehrstechnisch. Genau. Seid ihr mit dem Auto gefahren? Ja. Da gibt's, kann man, glaube ich, nur mit dem Auto hin. Mehr in der Postshow für Live-Hörer und andere. Ja. Wir spielen damit im Finale am 27.05. gegen Dortmund, wie es mittlerweile feststeht. Und geiles, ich würde sagen, Spiel. Das geiles, dürfte ein extrem gutes. Ja. Geil, Mann. 75.000 Dortmund in der Stadt, 75.000 Frankfurt in der Stadt. Was denkst du, was da abgeht? Das Stadion Dortmund kannst du danach neu bauen. Dortmund zerbt immer dieses ganze Berlin ist immer gelb, wenn Dortmund dort spielt. Also egal, gegen wen die spielen, meistens gegen Bayern. Da siehst du ja fast keine Bayern-Fans, aber ganz Berlin ist gelb. Jetzt kommt nochmal der Doppelteffekt dazu. Jetzt ist auch die andere Hälfte ist jetzt schwarz-weiß. Ey, das, also ich glaube, von den Fanszenen gibt es, glaube ich, nicht viel eindrucksvollere, die da ins Finale hätten einziehen können. Also mir fallen keine so schnell ein. Ja, richtig geil. Zu parallel zum Wochenende ist Kirchentag in Berlin und Barack Obama zu Besuch. Es wird lustig. Die haben ernsthaft beides auf selbe Wochenende gelegt? Was? Ja, es gibt jetzt schon kein Hotel. Die sind noch ein bisschen dämlich. Was Barack Obama heißt in Berlin, während die Eintracht dort spielt? Rate warum. Und der Kirchentag. Ja gut, also Kirchentag ist ja jetzt nicht so schlimm. Beim Kirchentag stelle ich mir nicht vor, dass es aufgeregte Polizisten gibt, aber bei Barack Obama, das könnte nicht. Aber, ja, was meinst du, wie voll die Stadt dann da einfach sein? Ja. Es geht gar nicht um voll, es geht um dieses, es geht um eine ganz heikle Nummer. Da wird ja bei jeder Zigarette, die auf den Boden geschmissen wird, wahrscheinlich ein Sondereinsatzkommando dorthin stimmen. Du Scheiße, ey. Jedes bisschen. Und dann auch noch die beiden Fanszenen gegeneinander, das ist jetzt vielleicht also, eh nicht allzu. Also Kernansicht von beiden Fanszenen und dann noch diese Sicherheitsbestimmungen. Ach du Scheiße. Vielleicht sollte ich nicht erst am Freitag anreisen, sondern gleich schon am Mittwoch oder so, ja. Ich glaube nämlich auch. Je nachdem, wo der ist, könnte es sein, dass du da mehrere Sicherheitskontrollen hast. Ganz egal. Sicherheitsbestimmungen hier und da. Scheißegal. Wir sind im Finale. Das ist herausragend geil nach 11 Jahren wieder im DFB-Pokalfinale gegen einen der attraktivsten Gegner, gegen einen der attraktivsten Fanszenen und eine Mannschaft, die sich's wirklich verdient hat, die Frankfurter Eintracht. Genauso auch eine andere, der Gegner Dortmund auch. Herausragend gestern die Bayern geschlagen. Viel Mut bewiesen, viel Courage bewiesen. Muss man sagen, ich habe so Bock auf dieses Spiel, denn ich denke, es ist alles möglich und ich freue mich ganz ehrlich. Und das mal ist, sorry, liebe Bayern-Fans, das ist nicht böse gemeint, aber ich freue mich, dass im DFB-Pokalfinale mal nicht die Bayern stehen. Ganz ehrlich, ich finde auch Dortmund den angenehmeren Gegner. Also, ich hätte keine Lust gehabt, gegen die Bayern zu spielen. Nee, das sehe ich gar nicht. Ich hätte lieber gegen Bayern gespielt. Ja, ich hätte lieber gegen Bayern gespielt. Guck mal, du hast ist ja egal, wir reden ja wieder über totale Hypothesen, aber ich will nur mal sagen, die Bayern mit so vielen auch angeschlagenen, verletzten Spielern, da fehlt Neuer, guck dir doch mal an, wie der Ulreich gestern schon wieder rumgefallen ist. Also, ich hätte lieber gegen so einen Torhüter gespielt, als gegen Jan Sommer. Also, ich finde schon, dass Dortmund gerade mit dem Swerve, dass die halt jetzt natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit viel erlebt haben. Das wird auch medial vor dem DFB-Pokalfinale, das dürft ihr alles nicht vergessen, das wird komplett nochmal in den Vordergrund gekehrt. Das wird eine Riesen-Story, die darum nochmal gesponnen wird. Die Mannschaft, die ist trotz des Anschlags, was eine herausragend grauselige Geschichte da war, also dieser Typ, ich meine, ich habe schon so viele beschissene Gründe gehört, aber das ist ja ein mega beschissener Grund, darüber will ich gar nicht sprechen, ja, aber was denen da wieder erfahren ist, und das wird natürlich aber dann auch medial gesponnen, ne? Also das ist, weiß nicht, ich finde das eine schwierige Situation, aber wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, vom Spiel her und von den Mannschaften her, wird es mega geil und da freue ich mich einfach drauf. Mhm. Ja, ich habe auch richtig Bock, aber ich glaube schon, dass Bayern wäre noch mal unangenehmer gewesen, weil die hätten halt, wenn sie ins Finale gekommen wären, hätten sie sozusagen für eine aus Bayerns Sicht verkorkstere Saison, hätten sie es halt mit dem zweiten Titel halt abschließen können und hätten noch ein bisschen Ruhe reingebracht. Ja. So. Also dabei glaube ich noch ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel gewesen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Bayern die Unruhe, die da ist, dass der DFB-Pokal ist scheißegal. Also warum haben die es dann gestern nicht gebracht? Also das ist ja das Ding. Das Ding ist einfach, bei Bayern ist, glaube ich, mehr im Argen, als die sich eingestehen wollen, weil da steht ein Umbruch, bevor die Uli Hoeneß ist wieder da, da gibt es einige Verschiebungen, die werden im Sommer richtig aggressiv werden. Und ich glaube, das, was der Marvin gesagt hat, dass das Momentum momentan eher für Dortmund spricht, hat man gestern gesehen. Und die werden da hinfahren, die werden lautstark unterstützt werden. Und die sind eine Mannschaft, die, ja, wie man es gestern gesehen hat, wahrscheinlich frischer am Kopf sind als die Bayern. Bayern ist gegen Real ausgeschieden. Und Bayern, wenn die gestern weitergekommen wären, glücklich weitergekommen. Und ich glaube, dass die Eintracht die Bayern eher hätte einnullen können, als diese Dortmunder Mannschaft, die echt extremst gefährliche Spieler hat. Aber es ist hypothetisch und B, es ist eine Diskussion auf hohem Niveau, weil das ist wie die Diskussion, wenn Leute diskutieren, ob Ronaldo oder Messi die besseren Fußballer der Welt sind. Das sind beides Mannschaften, die wir bei beiden Mannschaften verlieren wir 8 von 10 Spielen. Aber genau. Es kann sein, dass eins von diesen 2 Spielen dabei ist und von daher alles ist doch einfach richtig geil, DFB-Pokalfinale gegen Dortmund oder Bayern, wurscht. Wir stehen da, fahren nach Berlin und haben irgendwie ein geiles Spiel vor uns. Also das ist mir eigentlich sogar wurscht, wer da am Endeffekt ist. Wir sind im Finale und vollkommen egal, wer gegen uns verliert. Ja. Und am Schluss bist du DFB-Pokalsieger und in der Europa League. Und auf Platz 6. ich hoffe, dass die Eintracht Sechster wird und Aber gut, dass du das jetzt ansprichst. Kommen wir doch. Also ich meine, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit bis zum DFB-Pokalfinale. Kommen wir doch jetzt einfach zum nächsten Gegner. Denn anscheinend scheiden sich hier nämlich wieder die Geister. Ich vertrete nämlich eine grundsätzlich andere Position. Also kommen wir doch mal zum nächsten Gegner, der jetzt heißt, wenn ich das richtig sehe, Hoffenheim. Sonntag 17.30 Uhr. Genau. Wie seht ihr das denn? Also natürlich haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen uns Sonntag erst zum Spiel und so weiter und so fort. Aber denkt ihr denn, dass das jetzt so weitergeht, dass nach zwei erfolgreichen Spielen der dritte Sieg in Folge kommt? Ich glaube, dass es ganz stark davon abhängt, wie die Anfangsphase dort läuft. Ich glaube, dass die Eintracht nicht die Kraft haben wird, dort einen Rückstand aufzuholen zum Beispiel. Nee. Und auch mental nicht, weil dann irgendwann das Ding eintritt, okay, wir sind sicher in der Liga und wir werden jetzt in Hoffenheim nicht mehr alles riskieren, als wenn es hier um Leben und Tod geht, wie das vielleicht gewesen wäre, wenn es doch um den Abstieg gegangen wäre und oder ganz, ganz heiß um die Europapokalplätze. Ich glaube schon, dass das DFB-Pokalfinale eine positive Sache ist, aber auch dafür sorgen kann, dass sie im Kopf 5% fehlen, wenn es gegen solche Mannschaften wie Hoffenheim geht, gegen die du extrem viel Laufleistung wieder bringen musst, weil die auch ganz, ganz unangenehm verschieben, die pressen dich, die haben ein Angriffsspiel, was sehr strukturiert ist, wo du ständig alle Räume ablaufen musst, die das nicht so chaotisch machen wie eine Mannschaft, wo du auch mal dich beruhigen kannst, sondern das ist eher wie so ein, ja, keine Ahnung, fällt jetzt kein Vergleich an, ich bin auch zu müde, die aber einfach ständig deine Konzentration erfordert, weil wenn du die Konzentration nicht hast, irgendwo durchsticht und einfach den Steckpass spielt und dann rennt einer von den schnellen Leuten durch. Ich glaube, dass es ganz, ganz stark davon abhängt, wie diese Anfangsphase ausgeht. Und wenn die Eintracht da in Führung geht und da sind bestimmt wieder 8.000 bis 10.000 Eintracht-Fans dort, dann kann das sich auch verselbstständigen. Das will ich gar nicht ausschließen, das will ich auch nicht hinfahren. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, dass es sein kann, dass die Eintracht so ein bisschen den Preis zahlen wird in den nächsten zwei Spielen für diese Energieleistung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht davon aus, dass wir gegen Hoffenheim irgendwas reißen. Ich denke zwar, dass der Mannschaft wirklich extrem gut getan hat die letzten Spiele, sehe aber auf der anderen Seite auch, dass wir unglaublich körperlich, ja, wie soll ich sagen, mitgenommen sind. Also ich meine, wenn ich mir anschaue, dass Mascarell jetzt wahrscheinlich droht auszufallen, Gacinovic ist nicht hundertprozentig fit, Rebic auch nicht. Wolf mit der Schulter. Ist komplett also hast schon extrem dünnen Kader einfach. Meier ist auch angeschlagen. Also ja. Und da stellt sich halt auch, das ist natürlich jetzt echt brutal. Also ich meine, willst du jetzt gegen Hoffenheim versuchen, jetzt hier dir irgendwie noch einen Punkt zu ergaunern? Ich meine, wir müssen sehen. Und vielleicht überrascht uns dann auch der zweite Anzug. Wir haben mit Marc Stendera jemanden, der lauert, endlich mal wieder aufgestellt zu werden, der sich ja auch vorbereitet. Vielleicht tut es das jetzt in einem Barcock ganz gut, aufbefreit spielen zu können mit dem sicheren Klassenerhalt im Rücken. Müssen wir sehen. Vielleicht muss halt Kovac einfach die Mannschaft an sich ein bisschen umstrukturieren, umstellen. Denn Daniel Blum hat in der letzten Zeit auch keine Rolle gespielt. Vielleicht sind das jetzt die Möglichkeiten, die wir haben. Aber so der Stamm, der ist jetzt sehr angeschlagen und da kann ich mir fast vorstellen, dass zumindest das Spiel gegen Hoffenheim deutlich verloren geht. Also wir werden mit Sicherheit... Ich glaube, das wird so ein bisschen so ein Spaßspiel. Also von Beginn an musst du halt, wenn die Lust drauf haben und gut reinkommen, so wie der Basti schon gesagt hat, dann kann da was gehen. Aber wenn du halt von dem Hoffenheim-Zug überrollt wirst, was dir gut passieren kann mit körperlich nicht ganz fit, dann gehst du da halt auch, keine Ahnung, mit ein paar Türchen unter, aber... Na, die Frage ist ja auch, mit welcher Marschrichtung Kovac die Mannschaft da reinschickt. Also ich glaube nicht, dass er sie mit einem Offensivdrang da reinschicken wird, sondern eher dann wieder versuchend über Konter und ansonsten zu versuchen, hinten einfach, ja, dicht zu stehen, kompakt zu sein und da einfach wenig zuzulassen. Normalerweise bei jeder anderen Mannschaft würde ich sagen, man muss versuchen, da irgendwie über Standards irgendwas zu machen, aber die gehören ja nun nicht wirklich zu unseren Stärken. Ja, gut, ganz ehrlich, wenn ich mir die Verletztenliste so angucke und einfach auch sehe... Was ist eigentlich mit Meier? Also was ist... Gibt es da eine Prognose eigentlich? Ich glaube... Nee, habe ich zuletzt nicht gelesen. Der ist ja noch nicht beim Training drin, oder? Also weiß man nichts. Der schießt uns im DFB-Pokal zum Sieg. Ja, es ist also, das ist ja auch mal ein Statement, dass du einfach nichts hörst aktuell. Ne? Ja. Also ich denke schon, dass es deutlich zeigt, dass vielleicht maximal wahrscheinlich im Finale, aber du ganz ehrlich, wenn wir die Möglichkeit hätten, auf Alex Meyer vielleicht im Finale nochmal irgendwie einzuwechseln, wäre es auch geil. Darüber könnten wir auch, ist natürlich in den nächsten Spielen, auch wenn ich jetzt natürlich wahrscheinlich, bin ich von anderen Sportarten oder Entertainment-Sportarten irgendwie geschädigt, aber auch im wirklichen Finale kommt es viel drauf an, dass du dich so motivierst und auch Geschichten spinnst. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das die Möglichkeit besteht, dass Alex Meyer im Finale eingewechselt wird, das können wir vorher auch mal ein bisschen lancieren. Und Dortmund und Meyer, das sind auch so zwei Dinge, die ganz gut harmonieren. Also, aber gut, wir sollten nicht zum Dortmund-Spiel kommen, das kommt später noch. Hoffenheim ist jetzt angesagt und dafür fehlt Meyer auf jeden Fall noch. Ja. Ist momentan ein bisschen ruhig um ihn geworden, zeigt, dass er noch nicht so da ist, wo er sein müsste. Im Chat Slack wird geschrieben, dass er gesagt hat, dass er noch nicht mal weiß, ob es Pokalfinale reicht. Ja. Beziehungsweise Mona sagt, das war es angeblich sogar schon. Mhm. Also siehst du, also schwierig. Aber mit Blick auf Hoffenheim in der Tat halt einfach extrem dünner Kader, wo ich so ein bisschen, also uns fehlt halt einfach so ein bisschen die Möglichkeit da jetzt einfach. Jetzt könnten wir wieder den fehlenden Sechser herbei zitieren, aber ja. Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch ein bisschen eine Chance für die zweite Anzug, Reihe, klar. Taraschei, Blum und so weiter. Also dann sollen die halt mal. Und der Barella hat seine Sache auf der Sechs ja jetzt nicht so schlecht gemacht. Das stimmt. Dann spielt der halt da noch und dann, keine Ahnung, sollen die halt mal ein bisschen. Eigentlich? Der ist fit, aber der Kovac hat gesagt, dass er sich bei Gladbach gegen ihn entschieden hat, weil er zu langsam ist. Oder also er hat sich für mehr Geschwindigkeit entschieden. Aber in Hoffenheim könnten wir ihn vielleicht einwechseln, um eine Standardsituation mal wieder zu kriegen. Außerdem vertraue ich sowieso meinem allergrößten neuen Lieblingsspieler, der neue David Alaba, Taleb Tawata. Das ist wahrscheinlich der absolut geilste Typ. Das hat man, viel hat man vorher noch nicht von ihm gesehen, aber mittlerweile kriegt er so ein bisschen Sicherheit im Spiel, aber auch außerhalb des Platzes. Also er war bei denen, die da mit uns noch gefeiert haben, war er der allercoolste. Also ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt. Das ist auf jeden Fall mein neuer Lieblingsspieler gerade. Taleb Tawata. Yeah. Trikot schon bestellt. Was? Trikot schon bestellt. Na, so weit geht's ja nicht. So leicht bin ich nicht zu haben, gell? apropos, sorry, dass ich jetzt nochmal ganz kurz die Kurve zum DFB-Pokalspiel mache, aber es gab noch eine Szene, die ich ganz gerne nochmal erläutern würde oder näher besprechen würde, weil das spielt ein bisschen da rein, was der Basti eben gesagt hat, was ich unglaublich toll fand. Das war ein Moment, der mich ein bisschen überrascht hat, weil es nicht total üblich ist. Und zwar, die Spieler sind direkt nachdem Gota das Tor geschossen hat, in den Bereich der Fans gestürmt. Haben keine Sekunde überlegt, sind sofort zu den Fans gerannt. Und das, muss ich sagen, fand ich ein bisschen positiv überraschend. Ja, das war genau das, was ich auch zu Augsburg gemeint habe. Dass der Fabian da auf die Kurve gestürmt ist und sie dann da standen und mit den Fans quasi gejubelt haben. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ja. Ja, und es ist eine herausragende Szene, dass du siehst, wie die Mannschaft sofort zu den Fans, die natürlich sich dann anscheinend aber auch freuen, dass da halt diese Unterstützung über 120 Minuten einfach da war. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der das am Fernsehen gesehen hat, der gemeint hat, dass du andauernd die Eintracht-Fans gehört hast, auch in der Nachspielzeit, auch selbst beim Elfmeterschießen. Das ist doch eigentlich herausragend geil, dass die Rezeption der Mannschaft das dementsprechend ähnlich ist, dass sie das genauso sehen und dann so mit der Mannschaft, so mit den Fans feiern, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, finde ich herausragend geil und auch da ist jemand wie Tawata einer, der sich positiv hervortut, der es aufsaugt und da mitgemacht hat. Ich stimme dem Basti da voll zu, ich habe das ja vorhin schon gemeint, Tawata eine sehr, sehr positive Überraschung für die Saison und echt ein Dude with Attitude, der wirklich mir sehr, sehr gut gefällt. Okay. Zurück zu Hoffenheim. Ja, Hoffenheim würde ich sagen, haben wir abgehandelt und können jetzt hier Punkte besprechen. Holen. Was glaubt ihr, wenn wir über Hoffenheim sprechen, müssen wir vielleicht auch über die aktuellen Geschehnisse um Hoffenheim. Ich bin sehr gespannt, was da im Nachklang wieder passiert, weil diese Rufe, über die man denken kann, was haben wir die. Erläutere es bitte. Was denn? Die Schmähgesänge. Schmähgesänge in Richtung der Mutter des Funktionärs. Besitzers von Hoffenheim könnten es eventuell wieder schaffen, gesungen zu werden, auch wenn wir bei 93 zu einem anderen Singen aufgerufen haben. Ich bin nur gespannt, da diese Diskussion sehr empfindlich geführt wird gerade, wie das am Sonntag, was die Auswärtsfans, die dort hinfahren, dort erwarten wird, ob da wieder so ein Frequenzgerät vielleicht vor dem Block steht, ob es sehr, sehr entnervende Kontrollen geben wird, ob vielleicht sogar mal neuerdings Ordner in den Block rennen, wenn irgendwie jemand schlimme Wörter ruft. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass Hopp ja scheinbar irgendwie komplett alles aufgelistet hat, wo er beleidigt worden ist und 30.000 E-Mails hin und her schreibt und den DFB auffordert und die Polizei anruft und Staatsanwälte. Ich würde sagen, hat er jetzt nicht auch noch irgendwie persönlich Strafanzeige gestellt? Genau, der hat seinen Anwalt und dies. Also ich sag nur, das ist eine sehr angespannte Situation und die Eintracht-Fans sind nicht dafür bekannt, dass sie sehr moderat dort auftreten werden. Das wollte ich nur noch mal anmerken. Ich wollte das gar nicht werten. Freundlich ausgedrückt. Ich wollte das gar nicht werten. So diplomatisch unterwegs. Ich bin zu gut gelaunt. Das ist mir auch scheißegal, was mit dem seiner Mutter ist. Ich bin auf jeden Fall zu gut gelaunt, um mich jetzt darüber aufzuregen. Ich will nur anmerken, ohne Wertung, das könnte sehr interessant werden und ich hoffe einfach nur, dass wir irgendwie an der Kelch an uns vorbeigeht und dass es danach keine aufgeregte Berichterstattung gibt, weil da eine Gummipuppe in die Luft geschmissen wurde und irgendjemand hat Hurensohn geschrien und der eine hat die Zigarette am Zaun ausgedrückt, was weiß ich was. Also ich habe ein bisschen Angst davor, das wollte ich nur damit sagen und ich hoffe nicht, dass es überhaupt eine Rolle spielt, sondern dass wir genießen, dass da 8.000 bis 10.000 Leute sind, das meinen ganz, ganz oft angesprochenen Weißwein im Auswärtsblock mit, also von daher. Vielleicht gibt es den Weißwein ja gar nicht, wenn sie Angst haben müssen, dass dann nachher einer die Zigarette am Zaun ausdrückt. Ja, die denken, die sind ja nicht so schlau. Die Sache ist die, ich will es jetzt hier nicht zu laut sagen, aber in Hoffenheim, da gibt es im Gästeblock gibt es keinen Alkohol, aber der Block, der daneben ist, da gibt es Weißwein zu kaufen und du kannst es ganz locker durch den Zaun geben. Also, wenn man wollen würde, könnte man sich dort versorgen. Soll man natürlich nicht, weil Alkohol natürlich ist nicht gut für die Kinder. Das ist nicht gut für die Kinder, erst ab 18. Und auf jeden Fall gibt es dort Mittel und Wege. Und es gibt ja köstlichen Wein. Also könnte das, die Eintracht-Fans sind euphorisiert. 1. Mai ist ein Feiertag. Ich will nichts heraufschwören, aber ich finde es sehr interessant und ich mag solche Spiele, ehrlich gesagt. Seid ihr da? Ich ja. Ich nicht, nee. Nein. Ich brauche mal wieder, ich bin nur in der speziellen Kombination, bin ich nur ein Glücksbringer, ja, in Kombination mit zwei anderen. Ist meine Auswärtsfahrtbilanz nicht so gut, ja. Ich müsste mit Basti und einem anderen Kollegen zu dritt reisen, dann funktioniert es immer sehr gut, ne? Ja. Nehmen wir uns für Berlin auf. Und dann nehmen wir uns für Berlin auf und alle anderen Freunde, die uns fragen, nein, ich kann nicht mit dir fahren, geh weg. Geh weg, können wir uns fahren. Geh weg. Ich will nur mit den anderen zwei fahren. Lass mich, ruf mich nie wieder. So, dann lass uns doch mal mitfahren. Dann lass uns doch mal tippen. Wer schießt denn wie viele Weißweine um? Marvin. Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mir für das Spiel gegen Hoffenheim nicht ganz so viel erwarte. Würde mich aber, weil ich tendenziell ja jemand bin, der relativ positiv stimmt, ja, auf dem 1-1 zufrieden. Ja, ich würde mich mit dem 1-1 zufrieden geben. El Basti? Ich sage übrigens auch 1-1. Ich sage, der Eintracht gewinnt 3-2. Puh. Alice? 0-0, wenn ich optimistisch bin. Hervorragend. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Jetzt muss der Basti viel Weißwein trinken. Warum? Bringt Glück. Stimmt. Muss ich das jetzt schon machen? Nee, das darfst du dann in Hoffenheim machen. Schon mal auf den Pegel bringen. Ich hab schon kurz überlegt, wie jetzt steht. Ob du Weißwein im Haus hast. Ja, genau. Schön warmer Weißwein. Ich hätte es für euch gemacht. Ja, gut, wer sich geopfert, ne? Wer was hier noch überlegt, ob er Weißwein im Haus hat, lasst uns doch mal auf Aktuelles gucken. Der Herr Radetzky hat ja meines Wissens nach noch nicht einen Folgevertrag unterschrieben und jetzt werden Nachfolger gerüchtet und es gibt da ganz wichtige Konstellationen und die Frau Sportsland Ellis hat da mal recherchiert und hat Erstaunliches zu berichten. Ja, erstaunlich. Ich bin heute Morgen aufgewacht und bin zur Arbeit gefahren und stellte fest, dass der Kicker berichtet, dass Ulreich als Radetzky-Ersatz bei uns im Gespräch ist. Und als ich von der Arbeit wieder zurückfuhr, las ich dann, dass Radetzky allerdings als Ulreich-Ersatz beim FC Bayern im Gespräch sei. Also quasi ein Ringtausch. Genau, ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich absurder finden soll oder Ja, also da fällt mir nicht so viel dazu ein, um ehrlich zu sein. Also, ja, gut, aber ich kann dir da helfen. Absurditäten kann weiterhelfen. Ja, also ich finde beides beschissen. Also ich muss sagen, ich muss auch absolut sagen, dass ich natürlich als Radetzky nachvollziehen kann, wenn man am großen Geldrad drehen will. Aber das kann man vielleicht auch bei Vereinen in Großbritannien tun. Ich muss sagen, dass die Causa Radetzky für mich in einer relativen Offenheit geführt wird, die mir durchaus gefällt. Man muss als Eintracht Frankfurt sagen, wenn eine Vertragsverlängerung hier nicht zustande kommen kann, dann ist es absolut sinnvoll, den Spieler mit einem laufenden Vertrag abzugeben, um dann noch eine Ablösesumme zu generieren. Finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist der Weg, den die Eintracht gehen muss. Vielleicht nicht nur mit Radetzky, sondern noch mit anderen Spielern. Auch wenn es weh tut, aber es gibt Torhüter, die ihn ersetzen könnten. Dazu zähle ich jedoch nicht ein Sven Ulreich, der für mich über viele Jahre bei anderen Vereinen ein konstanter Unsicherheitsfaktor war, über den ich gelacht habe, dass die Bayern so blöd sind, ihn als zweiten Torhüter zu holen, auch wenn das eine Position ist. Und hinter Neuer, wo du halt einmal im Jahr maximal spielst, wenn du nicht gerade gegen den Drittligisten, was weiß ich, österreichischen Drittligisten, schlag mich tot, irgendwie deine Fußballschuhe anziehst. Ich denke eher, dass die Option von Seiten der Eintracht dann gewählt würde, nochmal bei Kaiserslautern zu gucken. Da gibt es immer eine relativ gute Torhüterdichte. Oder anderweitig, hat ja vor 2 Jahren jemand schon überrascht, positiv mit Radetzky, etwas Ähnliches vielleicht in einem Niveau tiefer, dürfte auch dann wieder möglich sein. Aber ich glaube, mit Ulreich sollten wir uns nicht in Anführungsstrichen verstärken. Ja, also ich finde, ich würde Radetzky gerne behalten, weil ich finde den menschlich und sportlich einfach super. Ich finde, das ist ein super Typ. Der tut der Mannschaft gut, der hat irgendwie ein bisschen Humor, nimmt sich selbst nicht so ernst und so. Aber wenn letztendlich der zu viel Geld verlangt, dann muss man ihn halt gehen lassen. Ich würde es aus seiner Sicht nicht verstehen, wenn er jetzt zweiter Torwart beim FC Bayern sich hinsetzen würde, weil das finde ich irgendwie, ist irgendwie als Fußballer auch eine Quatscheinstellung, also ganz abgesehen davon, dass man Geld verdient. Ja. Ich finde, Ulreich ist nicht eine Alternative, weil der mir einfach, der hat viel zu wenig gespielt, viel zu wenig Spielpraxis und ich finde den als Typ auch so irgendwie, der ist mir irgendwie so egal. Ja, das trifft. Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich will es eigentlich ignorieren, aber ich befürchte, dass Radetzky geht. Aber das Positive, was ich vernommen habe, ist, dass die Eintracht die dann halt im Sommer verkauft. Und da schließt sich dann für mich eigentlich die Möglichkeit aus, dass er zu Bayern geht, weil ich nicht glaube, dass sie für einen Ersatztorwart über 10 Millionen Euro ausgeben. Und die kriegen wahrscheinlich auch keine 10 Millionen, aber ich erwarte schon, dass die Eintracht über 5 nimmt, weil ansonsten würde ich den trotzdem noch ein Jahr behalten. Über 5 Millionen sollte es schon sein. Und dann weißt muss man du, wie gucken. Viel wir ausgegeben haben für den, sorry? 1,5 vielleicht, oder was war das? 2? Ich glaube, es war 1,5 Millionen. Oder irgendwie so ein Dreh. Also da gibt es auch das, du weißt ja wie immer nichts Offizielles und wenn du dann die verschiedenen Quellen hier durchschaust, dann kommst du auf unterschiedliche Ergebnisse. Ich hatte ursprünglich mal gehört, dass 1,5 waren. Wenn du dann aber sagst, okay, du guckst mal bei Transfermarkt.de, dann landest du plötzlich bei 2,5. Also da ist irgendwas zwischen 1,5 und 2,5. Ja, da gibt es ja bestimmt auch noch Nachzahlungen. Heutzutage gibt es ja so viele Klauseln. Ja. Ab 20 Spielen gibt es dann nochmal 400.000. Beim DFB-Pokalsieg, wahrscheinlich kann die Eintracht den DFB-Pokalsieg gar nicht leisten, weil dann überall noch Nachzahlungen geleistet werden müssen. Könnte sein, ja. Nee, egal. Auf jeden Fall, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass man momentan, ja gut, Radetzky kannten wir auch nicht und da haben wir Trapp gut ersetzt. Wenn sowas wieder passieren kann, bin ich froh, aber da kann man nämlich nicht immer mit rechnen und ich sehe momentan nicht so ein Torwart, also die Torwärter, die hier gerüchtet werden, das wäre übel für mich. Also Schwolow, über den habe ich schon geredet, den haben wir unfairerweise verurteilt wegen seinem komischen Nachnamen. Ja, und, tut mir leid, nicht. Jemand, der Schwolow heißt, kann nicht beeindruckend auf jemanden im 1:1 zulaufen. Da geht der Schwolow, kommt auf zugerannt, ja und? Und dann, anders bist du leidig. Ja, genau. Und dann, über Sven Ulreich habt ihr, glaube ich, schon alles gesagt. Das ist irgendwie... Das hat die Alicia schon gesagt, dass man kann es gar nicht so greifen, aber irgendwie betatscht er einen nicht. Also der ist nicht so, was du denkst, oh cool. Oder das ist irgendwie, der ist so in sich gekehrt. Ich glaube bei ihm, das ist halt auch sehr, eher so ein bisschen introvertierter Typ. Der hat, glaube ich, auch irgendwie eine Familientragödie erlebt. Ich will da gar nicht zu sehr tief bohren. Auf jeden Fall ist er sehr, der ist keiner, also wenn du ihn mit Radetzky vergleichst, ja, das wäre schon ein blöder Wechsel. Von dem einen zum anderen. Und ich hoffe, dass die Eintracht entweder einen aus dem Hut zaubert und so ein bisschen Gewinn damit macht. Oder dass Radetzky jetzt so geflasht ist und sagt, ey cool, wir sind ins Pokalfinale gekommen, vielleicht haben wir noch Chancen auf Europa und dass er dann verlängert. DFB-Pokalfinale und dann verkündet er danach, dass er verlängert hat. Das wäre so mein Traum. Das wäre okay. Und dann, gehen wir auf ein Bier mit Lukas. Naja, also ich meine, das dürfte ja auch durchaus eine, also das hat ja eine logische Komponente, ne? Denn wenn du wirklich sagst, also wenn du wirklich den Pokal gewinnst, ne, dann kommst du halt definitiv nach Europa und dann hast du natürlich dem Spieler halt mal noch mal eine andere Perspektive aufgezeigt. Und dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Ne? Hm. Auch wenn das auch da wieder heißt, dass die Mannschaft wahrscheinlich relativ neu zusammengewürfelt wird. Aber wenn er dann vielleicht einer der Säulen ist, dann kann das durchaus sein. Ist eigentlich was bekannt? Also Ausstiegsklauseln bei Gacinovic, Fabian und Abraham gibt es nicht, oder? Also ist zumindest jetzt nichts kolportiert. Nicht, dass ich wüsste. Nee, das aber ist schon mal aber gut, dann hast du wenigstens so eine kleine Achse. Also ja, genau. Und Rebic, also wie jetzt durch die, also sorry, was auf jeden Fall gemacht werden muss, das will ich hier mal festhalten. Rebic wird jetzt von dem Geld, was wir jetzt da verdient haben, wird er verpflichtet. Wenn die das nicht machen, also dann weiß ich es aber auch nicht. Gute Überleitung, das war nämlich gerade eben auch eine Frage im Chat, das Geld verwenden, um Rebic zu kaufen. Unsere Meinung dazu, Basti hat ja jetzt schon gesagt, ja. Vielen Dank. Ich sage auch ja. Ja, musst du machen. Also, wäre ja Wahnsinn. Das wäre nicht der erste Wahnsinn, den wir machen. Also, wenn die denken, dass sie für 3,5 Millionen einen besseren kriegen, dann haben die, glaube ich, länger nicht Transfermarkt. Ich glaube, es sind 5. Da komme ich mit meinen Zahlen um die Ecke. Nein, sind keine 5 Millionen. Nee, also, es sind 3 oder 3,5. Also, ich habe jetzt, deshalb, die 5 Millionen habe ich jetzt auch öfter gehört, das ist Unsinn. Das waren niemals 5 Millionen, das war irgendwas zwischen 3 und 3,5. Das ist die Summe, die auch eigentlich in seriösen Medien gehandelt wurde. Und ich gehe auch davon aus, dass es sich in diesem Bereich, und da macht es total Sinn. Du bekommst so einen Spieler nicht für das Geld. Du musst aber auch sagen, auf der einen Seite haben wir ihm auch diese Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Ja. Und er hat sich vielleicht nicht in 100% totaler Weise, aber so 90% hat er sich wirklich sehr gut gezeigt. Und da muss man sagen, zugreifen. Du kriegst dann einen Spieler nicht mehr für den. Man darf auch nicht vergessen, dass er seinen Formanstieg geschafft hat, obwohl das der Mannschaft nicht so gut ging. Das darf man nicht vergessen. Also bei ihm war es die Entwicklung war ja entgegengesetzt. Es ist ja der beste Spieler der Rückrunde eigentlich. Und genau, alles, was hast du gesagt? Alles, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, er war der Lichtblick letztendlich in den letzten Wochen, auch wenn er nicht getroffen hat. Aber der war der Einzige, wo man gesagt hat, boah, der macht Spaß. Ja, genau. Das hat irgendwie Bock gemacht, dem noch zuzuschauen, auch wenn der Rest relativ schwierig war. Ja, ich glaube, was der Marvin sagt, darf ich nicht unterschätzen, weil er hat auch schon seine schlimmen Erfahrungen gemacht. Er wurde in Leipzig, glaube ich, komplett fallen gelassen. Ist in Florenz, glaube ich, auch nicht komplett zurechtgekommen. Es ist, glaube ich, so, dass er vielleicht sogar auch zu schätzen weiß, dass er mit Kovac einen hat, einen Landsmann erstens, der ihn auch in der Nationalmannschaft schon kannte und der auch, oder in der, ich glaube, U-Mannschaft war, U21 von Kroatien, egal. Ja. Auf jeden Fall, dass er das vielleicht zu schätzen weiß und nicht denkt, oh, ich habe jetzt mal eine einigermaßen gute Rückserie gespielt, ich gehe jetzt schon zum neuesten neuen Abenteuer, sondern dass er denkt, ey, ich bin froh, dass ich erstmal hier bin. Also wenn du die, weißt du, bist die ganze Zeit draußen rumgelaufen, es hat geregnet und überall, dann hast du endlich irgendwo eine Hütte gefunden. Dann weiß ich nicht, dann musst du dich auch erstmal trocknen und bevor du jetzt schon wieder rausrennst, nur weil es einmal ganz kurz nicht regnet. Also dann bleib erstmal dort und schau, du kannst nächstes Jahr immer noch wechseln und dann kann die Eintracht, wenn die einen fest verpflichtet hat, auch im vollen Maße von profitieren und dann ist allen damit geholfen. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen das ähnlich sehen und glaube das ehrlich gesagt auch, weil Lakovac ja wahrscheinlich auch erzählen wird, hier Leute, bitte, ich kann nicht nur mit Dani Blums arbeiten, ich brauche auch so jemanden. Ja, ja, dann hast du ja aber schon eine ganz gute Sache, wenn du Rebic, Gacinovic, Abraham, wie Sebastian schon gesagt hat, hast du ja wenigstens ein bisschen so eine Basis. Jetzt kommt Stender vielleicht noch wieder zurück. Fabian auch. Fabian. Also du hast die offensive Dreierreihe mit Fabian, Gacinovic und Rebic. Also damit könnte ich mich sehr gut anfreuen, wenn das die Basisformation sein soll. Da braucht auch für die erste Elf kein Neuer kommen, finde ich. Na, Marvin und ich haben auch schon drüber gesprochen, da bräuchte man vielleicht echt noch einen geilen Stürmer. Ja, wäre ganz, wär ganz schön. Genau. Einen geilen Stürmer hinter Gotha natürlich. Bada bing, bada bum. Damit ist auch die Frage von Alicia beantwortet. Das wird wahrscheinlich auf meinem Trikot stehen, nur aus Trotz. Wehe, du schickst mir das. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Hatte ich tatsächlich. Alles Gute nachträglich, ja. Ja, ich hätte gern so ein Adler im Anflug-T-Shirt, falls du schon fragst. Mit Unterschrift vom Herrn Regota. Nehme ich auch. Ich glaube, dieses T-Shirt hätte gerne so ziemlich jeder. Gibt es ja, die im Store? 19 Euro okay. Shop. Okay, im Shop gibt es die gerade. Ich hätte lieber eine Karte. Hat zufällig gerade nachgeguckt, als es mit ihrem... Nee, ich habe vorher schon geguckt, weil ich vorhin mit einem Kollegen, der auch Eintracht-Fan ist, darüber geredet habe. Und der hat sucht sein T-Shirt von 2006 noch. Ja, okay. Gut, nächstes Thema würde ich sagen. Kurzmeldung, der Herr Anderson hat seinen Vertrag bei uns aufgelöst. Kam ja. Heute. Jo, ja, gestern. Der Marvin hat alles gesagt. Gestern, ja. Da wird manche überrascht sein, dass der überhaupt noch bei uns unter Vertrag steht, wahrscheinlich. Ich glaube, da sind noch andere bei uns im Untervertrag, bei denen man sich noch viel mehr wundern würde. Ja, aber ist trotzdem krass, ne? Also wenn du das jetzt ansprichst, fand ich schon interessant, dass selbst Leute wie Medojevic auch vorgestern beim DFB-Pokalspiel dabei waren, auch wenn die logischerweise nicht eingesetzt werden, sondern halt irgendwo da im entferntesten Dunstkreis mitschwimmen, aber trotzdem waren die alle dabei. Ja, ist ja auch verletzt. Offizieller Spieler nach wie vor und Kovac hat ja im Vorfeld gesagt, alle, egal wie, mit, weil er wollte das ja quasi als Gemeinschaftserlebnis da halt haben. Ja, das finde ich halt auch geil. Also ja. Ich will ja nur sagen, dass ich das halt insgesamt einfach eine sehr, sehr schöne Situation empfinde. Ne? Und ja, Anderson ist klar, dass der halt kein Land mehr sah. Das tut mir auch ein bisschen leid für ihn. Echt ein sehr talentierter Spieler gewesen, aber mit unglaublich vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Vielleicht wird das nochmal was in Brasilien. Ich erinnere nur an Caio, der auch selbst da in der zweiten Liga wieder Fuß gefasst hat und jetzt in der Schweiz ordentlich Geld verdient. Also warum nicht? Drücken wir ihm die Daumen. Aber ich meine, da hatte doch keiner mehr Hoffnungen drauf, oder? Dass der bei uns jetzt sich noch irgendwie durchsetzt. Wann hat er sein letztes Spiel gemacht? 15? 2015. Ja, also das sind halt 2 Jahre. Das ist ja schon... Ja, ich meine, es ist halt... Und hat er ja auch gleichzeitig... 17. Nee, und hat ja gleichzeitig auch anscheinend nicht die, Intensität an den Tag gelegt. Ich wollte es gerade sagen, Willen da gab es einige Storys, dass er Bowling gespielt hat und da irgendwie doch nicht so ganz, also da, ich weiß auch nicht, der Marvin hat, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn man denkt, dass der nicht mit allem Nachdruck seine Reha vorangetrieben hat, wie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Sammy Khedira das machen würde oder so. Ja. Das ist halt, ja, muss man so nehmen, tut mir leid, auch für ihn, aber auch für die Eintracht und ist es halt so. Und jetzt geht's weiter. Ihm alles Gute. Ciao, ciao. Genau, dann haben wir noch eine Meldung. Ein gewisser Herr Troupé, seines Zeichens Rechtsverteidiger beim FC Utrecht, wird bei uns gerüchtet. Ist das jetzt quasi Ersatz für Varela, der wieder auf dem Nachhauseweg ist, oder? Ja, so habe ich es. Das war jetzt auch ein Gerücht, was heute aufgepoppt ist. Und ich dachte, ich schreibe es mal rein, weil das ja schon quasi auch mein Chandler ist ja gesetzt und auch völlig zu Recht nach dieser Saison. Und das klingt dann schon so ein bisschen so, als würde Varela sich dann wieder verabschieden. Mhm. Aber das ist halt, den konnte man halt auch nicht richtig sehen. Das finde ich halt leider richtig traurig, dass wir den nicht so richtig auf Herz und Niere letztendlich auch prüfen konnten. Weil ich glaube schon, dass das ein richtig guter ist, aber... Also das steht für, ehrlich gesagt, außer Frage. Ich finde, das ist halt, wie du gesagt hast, dass wir leider nicht die Möglichkeit hatten, weil er so oft verletzt war, ja. Ich meine, außer bis auf Elfmeter kann der Junge, glaube ich, fast alles, ne? Also, dass der nicht mehr der geborene Elfmeterschütze wird, das sollte uns spätestens nach Dienstag allen klar sein, nachdem er davor schon mal einen versammelt hat. Aber ansonsten, Varela ist ein geiler Typ, ist ein Spieler, der unglaublich variabel einsetzbar ist, der bei... kompletter Genesung, auch die defensive Mittelfeldlücke hätte schließen können. Ist halt ärgerlich, dass es nicht ist. Vielleicht die letzten Spiele kann er nochmal zeigen, was er drauf hat. Ansonsten ist es halt trotzdem blöd, weil bei seinem eigentlichen Arbeitgeber wird er halt trotzdem kein Land sehen, ne? Ja. Genau. Die Hoffnung ist halt nur, dass man irgendwie die Leihe ja noch verlängert und sagt, man nimmt die noch ein bisschen länger. Hier kennt er sich aus und testet ihn halt dann nochmal und dann hast du halt nochmal einen Varela für ein Jahr. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Das wäre eine herausragende. Wenn es diese Option geben würde, würde ich sofort unterschreiben. Der wird sich auch nicht zweimal ein halbes Jahr verletzen. Also insofern, ja, das wäre schon super. Aber ansonsten zum Herr Troupé kann ich überraschenderweise nicht so viel sagen. Ja, also, ich habe auch nur gelesen, dass relativ viele Clubs da wohl sich drum bewerben und dass der wohl auch nicht gerade ein Schnäppchen ist. Nee, guck mal, ich meine, das ist ein Spieler, der halt schon den U-Nationalmannschaften Hollands, beziehungsweise nicht Hollands, sondern den Niederlande spielt. Und naja, klar, auch mal bei einem Tabellenvierten bei Utrecht. Als Rechtsverteidiger, ich finde es interessant, dass wir, dass so eine Personalie überhaupt mit der Eintracht gehandelt wird. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ein bisschen was dran ist. Ich würde es total geil finden, an solchen Spielern dran zu sein, wenn wir die dann auch mal kaufen. But why not? Also wenn es da eine Möglichkeit gibt, würde ich das klasse finden, weil bei niederländischen Spielern weißt du eigentlich auch, dass sie ein gewisses Leistungsvermögen haben. Ich kann mich an wenig Spieler erinnern, die komplett abgefallen sind, aber da mag mein Verdrängungsmechanismus auch eine große Rolle spielen. Maybe. Ja, ich glaube, das war's, was wir so an aktuellen Themen haben. Zumindest haben wir hier nichts mehr auf der Liste und es ist auch, glaube ich, jetzt spontan nichts dazugekommen. Mhm. Dann laufen wir auf die Zielgerade und reden über den Dummschwätzer der Woche. Erstmal müssen wir auflösen, wer denn letzte Woche gewonnen hat. Wir hatten zwei Kandidaten zur Auswahl. Einmal den Herrn Hellmann und einmal Sky in Summe wegen der Verpflichtung von Jörg Dahlmann. Jetzt könnt ihr mal raten, wer gewonnen hat. Ist ganz schwierig. Ey, der muss echt sagen, ne? Der Hellmann kann echt froh sein, dass er immer solche starke Gegner hat. Ne? Also ja. Ich gehe mal ganz klar davon aus, dass Sky geworden ist. Ja, 51,4% für Sky, natürlich. War jetzt nicht schwierig. Und ich würde schon wieder Sky nominieren wollen, diesmal stellvertretend dafür den Kommentator Wolf Fuß, den ich ganz grandios schlecht fand im Spiel gegen Gladbach. Der eine Satz ist mir wunderbar im Gedächtnis geblieben, als es darum ging, wer denn aus der Mannschaft schon mal irgendwie einen Pokal gewonnen hat, wo er dann sagte, Seferovic hat schon mal mit einer italienischen U-Mannschaft einen Pokal gewonnen in Italien. Ja, das war jetzt irgendwie sehr offensichtlich. Und noch so ein paar Dinger, die er da rausgehauen hat. Also es war einfach grottenschlecht, was der Mensch da wieder abgeliefert, wo ich mich immer wieder frage, warum werden solche Menschen als Kommentatoren da einfach hingesetzt? Naja, Wolf Fuß ist aber eigentlich ein guter Kommentator. Ja, aber da war er ganz schlecht. Ich wollte gerade sagen, Wolf Fuß ist, wen sonst? Ja, ohne Mist, wenn du sagst, ja, okay, kann ja gut sein, dass er nicht keinen guten Tag hatte. Ja, aber wobei der René recht hat, bei Wolf Fuß ist auch manchmal so, der weiß schon, dass er gut ist manchmal. Manchmal übertreibt das auch. Also das sieht man schon, ich kann verstehen, was der René meint. Also da waren so ein paar sehr offensichtlich einfach krude Dinger mit dabei. Huiuiui. Vielleicht ist er auch so groß, dass er sich nicht für die Eintracht interessiert. Das kann, ja, das denke ich manchmal schon. Das Gefühl hatte man stellenweise auch, ja. Hättet ihr denn noch Nominierte? Ja, ich würde doch dann meinen Lieblingsstadionsprecher gerne nominieren. Wie hieß er noch gleich? Ohne große Ausführung weiß ich, dass er mit 80% gewinnt. Der Mobilator. Der Mobilator von Gladbach, genau. Kann man da eigentlich hin einfach? In diesen... Da ist das einfach das so eine Spielunke da, oder nicht? Da kann ich einfach reinlaufen, oder wie ist es dann dazu? Eine Kneipe in Essen-Rüttenscheid. Da kann ich einfach rein. Ja. Na, hi, Mobilator. Komm mal her. Na, crazy. Come on, jump with me. Ja, vielleicht mache ich das mal, wenn ich mal irgendwo in der Nähe bin. Dienstagsabends. Film das doch bitte. Bitte, ja. Nein. Dann gibt es ja also justiziables Material. Ich schließe mich dem auf jeden Fall an. Also wir haben ja schon deutlich ausgeführt, womit er diese Nominierung verdient hat. Und ich denke, ist ganz gut. Ich glaube, damit können wir auch schon jetzt den Gewinner kriegen. Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir jetzt auch keinen mehr daneben zu stellen. Das ist jetzt auch wieder so eine unfaire Kiste. Hat man das im Fernsehen eigentlich gehört? Man hat es bei Russ, hat man es ein bisschen bei gehört Russ davor gar nicht. Relativ eindeutig, deswegen fragte ich ja vorhin. Ich war mir vorher nicht sicher, ich meinte was gehört zu haben, aber zumindest bei dem Elfer von Russ war es sehr laut und deutlich. Was das ist unfassbar. Okay. Auch für mich so ein bisschen die Theorie halt hat, dass man da einfach extra nochmal die Lautsprecheranlage so ein Ticken lauter gemacht hat. Aber ich glaube, am Fernseher war es halt so, dadurch, dass man so selbst mit seiner eigenen Angst beschäftigt war, hat man da jetzt auch nicht so ganz zugehört. Also ja, ich zumindest. Außer meinem Zähneknirschen war da nicht viel sonst, was man hätte hören können. Ach, bei mir war es der Herzschlag, der doch relativ laut war und auch nicht leiser wurde. Nee, eindeutig. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit der Kategorie der Dummschwätzer durch. Haben wir Empfehlungen, meine Damen, meine Herren? Ja. Ja. sprechen Sie? Ich suche das jetzt gerade mal raus. Sie merken, wir sind bestens vorbereitet. Nee, nee, ich habe das, ja, aber gut. Ich habe eine Empfehlung, die ich aktuell selber gerade erst gesehen habe, deswegen, solange der Marvin sucht, ich kann auch noch gar nichts dazu sagen, aber ich habe gerade gesehen, es ist am 27.01. Der Rapper Vega in die Batschkap kommt und ich bestelle jetzt gerade hier Tickets, also wer das auch tun will, die sind jetzt. Das ist auch geil, das ist ja mal ein spontaner Tipp. Ja, das habe ich eben gerade erst gesehen. Und ich empfehle einen Blogpost der Coloniacs, also der Kölner, einer Kölner Fangruppe, Ultragruppe, um es mal so zu sagen, die eine Stellungnahme abgegeben haben zu ihrem AfD-Spruchband der letzten Woche. Ein für mein Dafürhalten, meines, ja, natürlich auch meiner politischen Haltung grundsätzlich entsprechenden interessanten, ja, wie soll ich sagen, ja, eines interessanten Beitrages empfehle ich mal sehr, weil sie sich durchaus differenziert mit gewissen Dingen auseinandersetzen, die ich so teilen kann und muss sagen, ich finde es gut, wenn man sich als Fan-Institution auch in einer gewissen Weise positioniert. Die Eingeweihten werden wissen, dass die AfD im vergangenen Wochenende ja einen Parteitag in Köln hatte und da gab es durchaus einige Köln-Fans, die das nicht so cool fanden. Mhm. Okay. Das haue ich auf jeden Fall in die Shownotes rein, damit ihr es lesen könnt. Sehr gut. Haben ich habe es leider überfliegen können, da ich einen sehr stressigen Tag hatte, aber es ist ja auch auf Twitter ein bisschen rumgegangen. Hm. Ich mir gleich nochmal in Ruhe durchlesen, nachdem ich hier meine Karten bestellt habe. Sehr mein gut. Passwort wieder einteilen würde. Sehr gut. Ja, nee, ansonsten hab ich, fällt mir jetzt spontan von Dingen, ja gut, ansonsten kann ich grundsätzlich eigentlich empfehlen, auch nochmal den, der vierte Offizielle, der momentan ein paar interessante, gute Dinge schreibt. Jetzt muss ich wirklich in der Tat nachgucken. Der Lossepp ist der gute Frechdax. Der hat nämlich letztens auch einen schönen Beitrag geschrieben und den haue ich auch rein. Da ging es nämlich darum, dass er anscheinend so ein bisschen die Liebe zum Fußball wieder so ein bisschen gefunden hat beim letzten Champions League-Spiel, auch wenn die Dortmunder da ausgeschieden sind. Gut, was ihn natürlich jetzt nicht so ganz so dramatisch belastet. Aber das war auch eine sehr schöne Kolumne und die hänge ich auch mal rein. Also der vierte Offizier, wenn er uns dazu hört, von außen seinen Beitrag von außen betrachtet, hat mir sehr gut gefallen und ist eine Teilung wert. Genau, dann werfe ich mal noch, wenn wir schon gerade so beim aus der eigenen Blase empfehlen dabei sind, die letzte Folge des Rasenfunks in den Raum. Da war ein gewisser Herr Basti zu Gast. Wer ist das denn? Ich weiß auch nicht, wie das kommen soll. Hat mir nicht so gut gefallen, ganz komischer Kerl. Ja, ist auch echt, ich habe auch bei Twitter gelesen, echt ein komischer Typ, der wahrscheinlich der Bruder von einem Gladbach-Stadionsprecher. Ja, ich, also, nee, ich fand die Kombination zwischen dir, Basti, und dem Konstantin Eckner recht entspannt eigentlich. Ja, das haben viele geschrieben, was aber eigentlich unterm Strich heißt, dass ich dumm bin. Nö. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich fand eher die Kombination, weil du ja dann doch eher so ein paar, ja. Jetzt fallen wir doch nicht schon wieder ins Wort. Nee, du halt einfach eher so ein bisschen impulsiver bist, wohingegen der Kollege Eckner ja eher so, ja, so ein bisschen trocken da um die Ecke kommt. Ja, genau. Also von daher fand ich diese Kombination einfach recht interessant und war eine, ich fand, eine sehr gelungene Folge. Ja, vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht bei Max, ist immer sehr, sehr schön. Das wisst ihr ja selber alle hier. Oh, geil, wie du die Brücke schlägst zu meiner letzten Empfehlung. Meine Güte, heute geht's aber rund. Liebe Leute, der TK Schland steht an und zwar im Juli in dieser wenig beliebten Stadt, für mich zumindest, München. Norditalien. Und in München gibt's auch, Alice, für dich eigentlich ein Sprung, du solltest dahin, du musst dahin. Quasi. Ja, Finale daheim. Hast du mal damit auseinandergesetzt, Alice? Nein. Siehst du, das solltest du jetzt tun. Seit also heute nach der Sendung. Tickets, ja genau, seit heute gibt es jetzt für, unter der Adresse tkschland-tickets.de für das ganze, für den ganzen Event unter anderem dabei, und da freue ich mich unglaublich drauf, neben diesem TP-Muck extra auch ein Rasenfunk live am Freitag, 21.07. ab 18.30 Uhr im Stadion an der Schleißheimer Straße geht's los. Das wird auf jeden Fall herausragend. Ich freue mich und bin sehr gespannt, welche Leute Max zu Gast hat. Zuvor könnt ihr uns wahrscheinlich auch nochmal irgendwann live erleben, aber dann eher in Frankfurt. Das wird zu gegebener Zeit ebenfalls bekannt gegeben, aber ansonsten sichert euch jetzt über die Tickets und so rund wie ich hier rede, könnt ihr auch irgendwann mal bald bei bei Shopping Queen 24, nein, wie heißt dieser Sender? Er wird jetzt wieder vorbei. Bei diesen Shopping-Sendern was verkaufen, aber wie gesagt, Tickerschlag ist immer eine lustige Sache, da kommen eine sehr gute, coole Gemeinde zusammen, Fußballgemeinde, und ich denke, da lohnt sich's mal vorbeizuschauen. Dann mache ich jetzt das Max-Paket noch fertig und empfehle erneut das Tribünengespräch über RB Leipzig. Ich habe es noch nicht gehört. Ja, das sind auch 5 Stunden 45, glaube ich. Also man braucht auch etwas, aber es lohnt sich. Das Problem sind nicht die 5 Stunden irgendwas. Das Problem ist die anderen 78 Podcasts, die vorher noch immer im Podcatcher rumfliegen. Es ist relativ zeitlos, also von daher. Ja, man sollte sich trotzdem klar machen, dass man sich an einer oder anderen Stelle trotzdem aufregt. Also. Genau, also ja, sollte man, sollte man mit einplanen. Ich sag's nur nicht, falls Leute zu weißen, so ein Hinweis für Medikamenten, also falls jemand Herzmedikamente nimmt oder so, sollte er das vorher mit seinem Arzt absprechen. Weil es ist nicht ganz so schlimm wie andere Diskussionen an anderer Stelle. Es gibt trotzdem Dinge, wo unwidersprochen komische Dinge erzählt werden, da muss man trotzdem mal kurz durchatmen. Nur gut. Aber es gibt auf jeden Fall nochmal einen anderen Blick auch drauf, oder? Das Anekdoten sehr, und Geschichten. Sehr viel wert. Okay, aber das ist ja echt schon sehr viel wert. Auch mal raus aus der Filterblase, ne? Genau, ja. Dann habe ich aber jetzt, dann, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, dann lege ich jetzt noch einen nach. Nee, ist vorbei, tut mir leid. Na gut, auf. Und zwar, wenn wir schon gerade von Leipzig sind, dann ist es nur noch ein kleiner Sprung zur aktuellen Folge des Popkulturfunk. Unter anderem gemacht von der von uns allseits geschätzten Valentina. Da geht es um das Thema Zombies. Das ist eine naheliegende Überleitung, die einfach so ein bisschen dieses ganze Thema Zombie in Filmen und anderen Dingen da nochmal so ein Videospiel so ein bisschen beleuchten, fand ich auch eine recht interessante Ausgabe, habe ich mir gerade heute Morgen angehört. Okidoki. Okidoki. Will jetzt keiner was sagen. Ich baue so grandiose Überleitungen und dann will da keiner was dazu sagen. Das ist echt fies von euch. Ja, das hat auch einfach nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Es tut mir leid. Das Problem ist, ich habe dich ja kürzlich nicht verstanden. Ich habe hier so kleine Wackler hier. Ich auch. Ich habe nur Wackler. Ja, das glaube ich. Und das fand ich gut hier. Das fand ich super hier. Du hast was über Zombies erzählt, ne? Genau, da passt das doch dann dazu. Ich habe ehrlich gesagt wirklich Aussetzer gehabt und außerdem nicht meine Lebensrealität bei Zombies. Wie auch immer. Was hast du schon wieder über das Gladbach-Spiel geredet, oder? andere Zombies. Andere okay, Zombies. Und jetzt, okay, okay. Komm, wenn, jetzt. Wir schon hier, wenn wir hier schon lustig bei den Empfehlungen dabei sind, und das jetzt höre ich gleich auf. Aber echt? Es gibt, sofort. Und zwar, ich muss sagen, ich finde es gut, wenn es neue Podcasts gibt. Ja, weil. Neue was? Podcast, okay. Yes. Ich habe verstanden, ich finde es gut, wenn es noch einen grad, Doppelpass ne? gibt. Basti, du bist dann der Moderator? Die Verbindung hakt hier gerade sehr, oder? Ja, geht bei mir gerade. Ah, sehr also gut. Ich höre euch. Ja. Nee, alles klar. Nee, ich mag es ja, wenn es neue Podcasts gibt. Ich finde, das ist cool. Und ich hatte ja mal von einer Zeit lang so einen kleinen Stadtpodcast, Funkpodcast gemacht. Jetzt sind mir zwei Mitglieder abgesprungen, die in England sind. Und naja, ist auch okay so. Der andere, naja, der spricht nicht so gern. Was ein bisschen blöd ist für einen Podcast. Deswegen haben wir das dann irgendwie vor einem halben Jahr dann wieder eingestampft. Ja, naja, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass aus offizieller Sicht jemand sich das Herz in die Hand genommen hat und jetzt einen Stadtpodcast produziert, und zwar unter anderem der Nils Bremer vom Journal Frankfurt. Die haben jetzt angefangen, einen kleinen Frankfurt-Podcast zu starten. Einmal in der Woche erzählen sie natürlich auch über den Redaktionsalltag und was sie sonst so bewegt. Das werde ich auch mal in die Shownotes hängen. Das werde ich alles gleich per DM dem René schicken, damit er das mal posten kann. Yeah. Find ich eine fesche Sache. Hat schon letzte Woche gut angefangen, jetzt ist Teil 2 rausgekommen. Kann man auf jeden Fall mal hören. Ist kurzweilig, die Leute abonnieren auch gut. Und ist schön. Okay. That's it. Yeah. Also quasi ein Nachfolger von dem FFM 365 Ja, hat leider nichts mit mir zu tun. Aber muss halt, ja, wie gesagt, ich. Aber ist ja von der Logik her oder vom Konzept her ist es ja quasi so ein bisschen ja. Nachfolge dann. Okay, gut. Genau. So kann man sagen. Und ich echt eine coole Sache. Hört es euch an. Wer Frankfurt-Bezug hat, sollte sich das auf jeden Fall mal geben. Genau, aber immer erst, nachdem ihr den Eintracht-Podcast gehört habt. Das ist die Voraussetzung. Ja? Andersrum ist nicht. Nur, dass wir das schon mal klargestellt haben. Das sowieso, aber das kann man mal zwischenschieben. Die sind nicht so lang, die Podcasts, die gehen so maximal roundabout 30 Minuten. Also das geht mal so. Ja, gut, ich meine, unsere Ausgaben sind so. Das ist bei uns ein Intro. Mit 2 Stunden lässt es ja, also komm. So gut, okay, gut. Jetzt sind wir aber Schluss. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Alle Links findet ihr wie immer unter eintracht-podcast.de, auch wenn die Shownotes zur aktuellen Folge ein bisschen kürzer ausfallen werden, einfach damit wir das Ding jetzt rechtzeitig noch rauskriegen. Nichtsdestotrotz möchten wir uns bedanken bei allen Menschen, die uns unterstützt haben mit Spenden, mit Feedback, mit Bewertungen, mit Kommentaren. Vielen, vielen Dank, das hilft uns sehr. Und ja, macht einfach weiter so und vielleicht trifft man ja den einen oder anderen nochmal bei Gelegenheit im Stadion, entweder in Frankfurt oder demnächst in Berlin. Und wir sagen Danke an Alice, aka Sportsland Alice, dass du dich eingeladen hast für heute. Es war wieder eine sehr lustige und runde Folge. Ich sag Danke, dass ihr mich aufgenommen habt und vielen Dank für den schönen Abend. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Es sind noch ein paar Tage, bis die Woche rum ist. Kommt gut ins Wochenende, kommt gut nach Hoffenheim, bringt Punkte mit, trinkt nicht so viel Weißwein. Und wenn ihr jemanden seht, der die Zigarette am Zaun ausdrückt, weist ihn zurecht. Ansonsten viel Spaß und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.